macht doch mal die Lausche auf und gib dir Bauhaus FM. Stunden sind fast vorbei. Wir sind jetzt Stunde 42. 46. Verdammt, es ist einfach, wenn man so lange unterwegs ist, dann kann man auch nicht mehr Kopf rechnen. Ich bin fasziniert davon, wie schnell 48 Stunden vorbei sein können. Das ist echt der Wahnsinn. Man steckt so viel Zeit in Vorbereitung und keine Ahnung was. Und chip, 48 Stunden vorbei. Und dann geht wieder der Ernst des Lebens los. Um mal wieder laut zu werden. Willkommen in der letzten Stunde, letzten zwei Stunden der 48-Stunden-Sendung Bauhaus FM. Wir schließen den Kreis wieder zum einen mit Lebensmitteln vom Mikrofon. Ich mit klebrigen Keks im Mund und neben mir wird Grießbrei. Nein, Milchreis. Milchreis, ich verwechsel das immer. Um Gottes Willen. Gegessen. Milchreis gebracht. Das danke, Corinna. Super. Und Willkommen. Genau, also hier im Studio sind wieder Corinna Tam, wie in der ersten Sendung. Hallo, hallo. An dem weiteren Mikrofon ist Astrid Drechsler. Hallo. Am nächsten Brei sitzt Herrn Kühlein. Guten Abend. Und am Brei außen sitzt Martin. Am technischen Brei. Hirsch. Und ich bin Konrad Bier und esse nur einen Keks. Und ich habe mir gerade einen Ingwer-Tee gemacht, hallo. Weil nach zwei Tagen Reden, wenig Schlafen und so, habe ich jetzt einen Halskratzen und habe das Gefühl, das Bedürfnis nach Honig und Ingwer. Dein Honig steht jetzt übrigens noch draußen. Ich weiß. Gut. So. Ja. Da hat man die ersten 10 Minuten geschafft. Ja, da steht aber noch jemand da drüben. Ah ja. Hinter der Scheibe. Aber der wollte ja nicht reden. Aber er macht Musik. Ich kenne ihn nie. Ich kenne, für mich ist das der Mann mit dem Hut. Der Mann heißt Mario Weise. Mhm. Was hat er mit uns zu tun? Was, darf der hier sein? Ja, der darf hier sein. Hat die Erlaubnis. Jetzt nimmt er sich doch das Mikrofon, ne, wenn man über Leute redet. Mario, sag mal, was du hier zu tun hast. Hattest. Nein, Fabian, stell du mich doch mal vor. Wir kennen uns am längsten von diesem ganzen Haufen. Also Mario kenne ich schon am längsten von diesem ganzen Haufen. Mit Martin zusammen, den kenne ich auch noch so lange. Aber das Letzte, oder ich behaupte es jetzt einfach mal frech, Mario, du hast dieses Studio hier mit aufgebaut, das Neue. Ne? Damals. Das ist ja aber eine Einladung an uns, das heißt, uns endlich mal jemanden zu finden, der hier dafür verantwortlich ist. Genau. Das heißt, dass man hier nicht an die Scheibe rankommt, um die... Ich bin nicht dafür verantwortlich. Ich musste quasi in einen leeren Raum, der schon geplant war, irgendwie das Zeug, was wir hatten, reinbauen. Lassen. Und das ist eine große Aufgabe, die du mit Bravour geleistet hast. Weiß ich nicht. Also auch das Nichts gestaltet in den leeren Raum. Auch das Nichts gestaltet, ja. Genau. Ein Nichtsgestalter. Auch in diesem Fall sozusagen passend zu unserem Thema. Bei House of M sendet 48 Stunden lang nichts. Irgendwie ist nichts mit dem Nichts geworden. Es ist misslungen, würde ich sagen. Es war irgendwie immer voll. Irgendwann ist es verschwunden, das Nichts. Ja. Irgendwann ist es verschwunden. Ich glaube, irgendwann ist es nass geworden. Irgendwann ist es nass geworden. War zu wenig für das Nichts. Genau. Und der Hausmeister hat sich beschwert. Dass es nicht zu gefährlich ist. Das Nichts ist zu gefährlich, genau. Das gefährdet den öffentlichen Raum, wenn es nach unten fällt. Und niemanden erschlägt. Es darf niemanden erschlagen, genau, sonst hätten wir Probleme bekommen. Es darf niemanden erschlagen. Das ist jetzt wieder doppelte Negation. Da kommt mein Gehirn schwierig mit. Ja, ob ihr wollt oder nicht, müsst ihr uns jetzt noch diese Zeit bis 19 Uhr ertragen. Und vielleicht überbrücken wir ein bisschen Zeit mit Musik. Und jetzt haben wir auch so einen Showmoderator, der die Musik ankündigen kann da draußen. Beim nächsten weiß ich gar nicht, ob ich das ankündigen will. Ein Überraschungshit. Es ist ein bisschen Eigenpromo, es ist was von mir. Ich spüre es einfach mal. Martin Hirsch in der Technik da draußen gesagt, er zieht uns rauf, damit wir drüber reden können. Also mir hat der Song ganz gut gefallen, aber zu wenig Gesang. Ich brauche ja Gesang in der Musik. Aber dafür, dass er gar nicht sagen wollte, was das ist, brauchen wir ja auch nicht drüber reden. Wollen wir ja gar nicht wissen, was das ist. Oder? Ja, genau. Also herzlich willkommen zurück bei Bauhaus FM. 48 Stunden Sendung, noch zwei, naja, eine Stunde 45 Minuten noch, dann ist auch dieser Sendemarathon geschafft. Ich glaube, wir sollten aufhören zu sagen, wie lange es noch dauert. Man könnte uns unterstellen, das ist ja wirklich unerträglich eigentlich, dass wir das selber gar nicht mehr aushalten, was hier passiert. Das, das würde ich nicht sagen, dass das implementiert. Wir können auch sagen, bald ist Lotte wieder da. Bald ist Lotte wieder da, richtig, auf dieser Frequenz und ja. Ja, danke nochmal übrigens an Lotte, wenn uns da jemand zuhört. Wir hatten noch am Dienstag auch ein wichtiges Telefonat und sie haben uns zugehört und hatten da noch ein paar technische Tipps. Vielen Dank dafür nochmal. Wir waren nämlich eine Zeit lang zu leise. Ich hoffe, das hat sich jetzt über die Tage verbessert. Aber ich denke mal, was kontinuierlich war, war die Schwankung. Meinst du im Programm oder welche Schwankung meinst du? In allen Dimensionen. In allen Dimensionen. In Geschwindigkeiten und Dimensionen. Genau. Ja. Ja, wir haben jetzt gerade überlegt, wir gehen vielleicht mal die 48 Stunden durch. Wir hören die jetzt zusammen an, aber in 48 Minuten. Genau, spielen wir das durch. Nein, wir machen 48 Stunden Schnelldurchlauf. Genau, wir sprechen nochmal jetzt die Sendung durch und die erste Sendung, da fangen wir ja schon mal gut an. Das war die Sendung mit uns. Die muss ja gut gewesen sein, oder? Der Einstieg ist immer die ist gut, glaube ich. Schon so lange her, habe ich den Eindruck, oder? Ja. Das geht einfach viel zu schnell. Ich habe auch gestern überlegt, wann war denn irgendein bestimmtes Ereignis? Und dann fiel mir ein, ja, das war gestern Vormittag. Das war gestern Abend habe ich mit meiner Mama telefoniert und habe so erzählt und dann erzählt. Und dann dachte ich, Moment, wann war denn das? Ach, das war gestern Vormittag. Ja, also es kam mir wirklich auch schon wieder Tage entfernt vor. Das ist echt Wahnsinn. Genau, das war im Prinzip dann die Anmoderationssendung für die 48-Stunden-Sendung von uns, die wir hier alle im Studio sind, plus Alessandro Bossetti, der jetzt nicht mehr da sein kann, der schon mit auf Reisen ist. Der hoffentlich nach Hause gefahren ist, nach Marseille. Genau. Und er vielleicht hört er uns ja zu via Livestream, das wäre ja cool. Er kann ja mal anrufen. Genau, unter 03643 als Apps. Genau, da haben wir in lockerer Runde besprochen, was denn die 48 Stunden bringen werden und haben vorgestellt, welche Formate kommen. Ja, so fing das alles an und dann ging es schon mit einem Knaller weiter, nämlich mit einer Live-Sendung, nämlich mit Lyrik is Happening aus dem Hinterzimmer. Wer hat es gehört? Ich habe es teilweise gehört, weil ich dann schlafen gehen musste, weil ich dann am nächsten Morgen schon wieder auf der Matte stand. Ich war live vor Ort. Wir haben es live cool. Ein bisschen gesehen, genau. Ja, also ich glaube, das ist so ganz gut gegangen, auch die Übergabe. Ich meine, um dem Hörer das vielleicht ein bisschen zu erklären, wir haben ja die Möglichkeit, zum einen von diesem Studio hier zu senden und aber eben auch durch moderne Internettechnologie können wir durch Zauberkraft von anderen Orten auch senden. Also wir haben dann eine Internetverbindung, wenn wir irgendwo sind und das Signal wird hier ins Studio gebracht und von hier aus wiederum auf Sendung gebracht. Und das ermöglicht uns natürlich echt toll, mobil zu sein. Und ich denke, mit mobilem Internet haben wir das noch alles gar nicht durchdacht und durchdrungen und ausgetestet, was man da alles noch machen kann. Also man kann aus dem Nichts, kann man förmlich senden, wenn im Nichts Internet ist. Und das ist wirklich eine tolle Möglichkeit. Da müssen wir auch mehr dran denken, draußen zu sein. Und das war dann ja auch das eine Kernthema von dem einen Kurs, der dann am Montag 9 Uhr eine erste Wiederholung gezeigt hat, nämlich einfach mal die Möglichkeit zu nutzen, ein temporäres Radiostudio woanders aufzubauen und von außen zu senden. Und ja, das hat im Prinzip Lyrik is Happening auch gemacht, aber ohne, dass sie Punkte dafür gekriegt haben. So ganz freiwillig haben die das gemacht, soweit ich weiß, oder? Ah, doch, die haben es doch nie freiwillig gemacht. Verdammt, wollte ich mal auf irgendein Sternchen hinweisen, dass hier jemand frei... Ja, aber nie freiwillig. aber war ein interessantes Format. Das waren Musiker und auch Autoren von Texten, die ihre Texte dort vorgetragen haben und auch eine schöne Interaktion mit dem Publikum stattfand die ganze Zeit. Das fand ich auch sehr schön. Ja. Also vor Ort war es auch gut. War improvisierte Musik, Gitarre und ein Percussionist das waren eher so Elektronik-Zuspielungen. Ja. Und zwei Frauen, die genau. Texte. Ich bin wahnsinnig laut gegen euch allen. Ich weiß gar nicht, wo ich noch hingehen soll. Ich habe das lauteste Mikrofon erwischt. Oh, ist toll. Kann ich euch breit reden. Wunderbar. Genau. Das denkst aber auch nur du. Genau, das war die erste richtige Sendung von 21 bis 23 Uhr, Lyrik is Happening am 1. Februar. Und dann, wie ging es weiter, Corinna? Genau, dann hat von 23 Uhr bis Dienstagmorgen 2 Uhr war Tommy Neuwirth hier mit Ich möchte mit dem Pömpel ins Gemenge schlagen, dass es spritzt. Da muss ich leider sagen, dass ich davon nicht viel mitbekommen habe. Im Halbschlaf ein wenig. Ich habe das Radio laufen lassen, habe mich dann schlafen gelegt und bin so halb aufgewacht, habe Gedudel gehört, aber genaueres leider nicht. Gedudel gehört ist nicht unbedingt ein Kompliment für die Sendung. Naja, aber wenn du im Halbschlaf bist... Ich würde es gepömpeln nennen, hast du vielleicht. Die Sendung pömpelte vor sich hin. Die pömpelte vor sich hin, du hast... Ja, ich habe auch reingehört. Ich fand das eine sehr spannende und inspirierende Collage an Elementen, die, denke ich mal, vorbereitet waren und sich immer wieder wiederholten. Und mehr oder weniger thematisierte er auch das Nichts, glaube ich. Also wirklich auch Sendezeit zu haben. Er hat auch gesagt, er hat, glaube ich, gefühlt eine Stunde Programm gehabt, hat aber mit dieser Stunde dann die 3 Stunden ausgefüllt in verschiedenen Rotationen und Wiederholungen. Ja. Das war ganz schön und vor allen Dingen... Das habe ich im Halbschlaf gehört. Der Titel ist natürlich großartig und das war natürlich immer wieder Thema und hat dann auch gesungen, auch mit so, wie nennt man das, mit dem Voice-Verzerrungskram, wenn man... Autotune, genau. Ich kann von den Lippen ablesen, Martin. Das ist unglaublich. Autotune heißt das. Hat ja. Naja, vielleicht kann man das irgendwie. Lerne ich hier auch richtig von den Lippen ablesen. Deswegen muss der DJ sich rumdrehen. Das geht so nie. Ich sehe nur seinen Hut von hinten. Du weißt ja gar nicht, was als nächstes an Musik kommt. Ich habe jetzt was mit Gesang für den alten Herrn, der da in der Mitte sitzt, der immer diese Gesangsmusik haben will. Das weiß ich ganz, ganz doll zu schätzen. Wir bleiben jetzt im 9/8-Takt, um so ein bisschen den Link von der Nummer vorher irgendwie zu machen. Der sogenannte Hoppel-Poppel-Takt. Okay. Wie kommst du darauf? Inner Sound Orchestra, People Make the World Go Round. Trashman didn't get my trash today. Oh, why? Because they want more pay. Buses on strike want a raise in fare, so they can help pollute the air. But that's what makes the world go round, the ups and downs of carousel. Changing people's heads around, go underground, young man. People make the world go round. Wall Street losing dough on every share. They're blaming it on longer hair. Big men smoking in their easy chair, on a fat cigar without a care. Oh, but that's what makes the world go round, the ups and downs of carousels. Changing people's heads around, go underground. Make the world go round. Carousels, changing people's heads around. Go underground, young man. People make the world go round. People make the world go round. We Are On Air. Ja, und da kommt... Das darf man gar nicht sagen. Da kommen die Gläser. Jam, jam, jam. Da freuen wir uns. Tee aber. Du hast ein bisschen Tee mitgebracht. Was ist denn das für Tee? Irischer. Irischer Tee? Mhm. Muss. Oder? Oder freue ich mich auch schon drauf. Mein Gott, wir hatten vorhin so eine Weinfahne hier. Jetzt ist eine ganz andere Fahne hier. Na, ist das zu Ingwer-Tee? Irischer, ja. Irischer Tee. Haben wir doch gerade gesagt. Irischer Tee und Glückskekse. Mm. Und wir haben gerade über das Nörgeln gesprochen und ich habe genörgelt, dass mir diese Musik zu schmusig ist. Ja, aber mit Gesang. Und ich muss schon nörgeln. Richtig, und ich habe dagegen gehalten und habe gesagt, für ein Ende, für einen Ausstieg aus einer langen, langen Sendung. Du bist so auf Ende gebürstet. Ja. Willst du so ein bisschen intensiv, weißt du? Naja, das war ja schon ganz schön. Konrad möchte nochmal updancen. Wir sind zu schmusig. Zu schmusig. Was ich habe das extra für Fabian gespielt. Ja, ich kann auch ein bisschen was Anstrengendes spielen, wenn ihr wollt. Ja, aber jetzt reden wir erstmal noch ein bisschen. Ihr redet, danach mache ich was Anstrengendes. Dann machen wir was Anstrengendes. Das ist nämlich die, das kann ich gleich sagen, das ist meine Lehre, die ich an die 48 Stunden gezogen habe. Ich mag es intensiv, ich mag Forderndes. Wir hatten gestern, achso, wird einfach losgespielt. So läuft das hier. Da redet man so. Mach doch mal die Lausche auf. Genau. Und gib dir Bauhaus FM. Und was passiert jetzt? Wir dürfen jetzt reden. Rede ich weiter. Genau, nee, das war meine Erkenntnis. Die wollte jetzt niemand teilen mit mir, da werden einfach Jingles eingespielt. Anstoßen. Fall ich gleich mal Weihnachtsstimmung. Mal an. Also auch die Initiative Bauhaus FM, die diese 48 Stunden grandios organisiert, gemeistert und vor und hinter sich gebracht hat. Oh, lecker. Auf diesem Wege ein Dankeschön an euch. Ja. Ihr könnt nochmal sagen, wer ihr alles seid. Ihr seid 7, 6... 5. Wir sind 5. 3, 2, 1, 0. Hallo, willkommen bei Bauhaus FM. Ja, wir sind jetzt hier zu zweit. Da ist noch ein anderer Teil der Redaktion vorhanden. Aber die haben anderweitigere Verpflichtungen, die mit Punkten bewertet werden. So gedenke ich. Aber ich finde das auch ganz schön, wenn die Initiative oder die das Radio machen, sich eigentlich gar nicht so wirklich fassen lassen. Sondern also ich wünsche mir ja wirklich so ein organisches Ding, dem man vertrauen kann, zu sagen, es wird jemand da sein. Und das ist, glaube ich, was ich jetzt auch vielleicht auch gelebt habe in den letzten 2 Tagen, zu sagen, ich gehe jetzt mal weg, also ich muss jetzt schlafen, da wird schon irgendwas passieren und irgendwie ist es auch mal weitergegangen. Das könnte man natürlich jetzt in Frage stellen, wie weit das professionell ist und man das so gut machen sollte. Aber das ist so mein Wunsch, dass das Radio so ein organisches Ding ist, was sich selbst pflegt und an sich denkt und beweglich bleibt vor allem dabei. Aber ich denke auch, dass wir hier... nicht das Hochprofessionelle machen wollen und sollen. Also es soll ja anders sein und von daher kann man das auch in der Arbeitsweise, denke ich. Was ja nicht heißt, dass es nicht professionell ist. Richtig. Eben. Also von daher. Genau. Also ich untersuche jetzt halt einfach auch Strukturen und ich möchte eigentlich nie mehr in Strukturen leben, die so starr sind und die feststehen. Das liebe ich gerade total irgendwie, dass eben auch, dass es Räume gibt, die nie definiert sind. Wir könnten ja heute zum Beispiel um 18.58 Uhr aufhören, einfach. Das könnten wir tun. Dann das ist richtig. Schauen wir, was passiert. Dann schauen wir, was passiert. Ja. Ob dann Anrufe kommt, genau. Hey, was los bei euch? Natürlich können wir können alles. Wenn wir wollen, können wir. Aber ich wollte jetzt die hier mitmachen, natürlich nicht diskreditieren oder irgendwie in Frage stellen, sondern es ist total toll. Und es sind bestimmt mehr als die, an die wir denken, wenn wir jetzt denken, wer eigentlich das hier gemacht hat. Es sind mehr und das ist so toll, dass es mehr gibt und dass es auch mehr werden. Also das ist ja auch der Wunsch, mit dieser 48-Stunden-Sendung jetzt zum einen die Webseite zu haben, dass das Ding, dass das Vieh Bauhaus FM langsam anfängt zu laufen, sich zu verteilen, ein Fell zu kriegen, ein schönes Vieh zu werden. Aber wer sind denn jetzt die Leute? Ja, also ich bin die Corinna. Genau, ich gehöre seit Oktober dazu. Ich habe erst im Oktober angefangen zu studieren und habe gleich voll reingehangen. Mit voller Power. Liegt vielleicht auch daran, dass es einfach meine Leidenschaft ist und ich hier für mich die Möglichkeit sehe, mich auszufalten auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln. Und das kann nicht schaden. Vor allem, wenn man vielleicht irgendwann mal beim, ich sag mal in Anführungszeichen, richtigen Radio arbeiten möchte. Das ist ja das Schlimme. Die anderen machen was falsch, nicht wir. Da kann man dann nicht mehr mit irgendwelchen Experimenten kommen, sondern dann geht es starr nach Vorschrift. Naja, Also, das ist, ihr wisst, ihr, ich sehe das anders. Ich sage mir, nee, ich sehe ja, das. Ich stelle das ein bisschen in Frage. Muss das denn so? Nee, bla bla bla. Ja. Wirklich, vor allen Dingen, wie ist denn das Radio? Also, ich kann das nie anhören, was ihr nach Vorschrift macht. Ich finde das fürchterlich. Ich kann das nie anhören. So, und deswegen, das wäre halt so toll, wenn wir hier irgendwie was entwickeln, was eben nie nach Vorschrift ist, sondern anders ist und trotzdem cool ist und hörbar. Ja, macht mal. Ja. Wir machen mal, ja. Habt ihr jetzt gerade erst angefangen? Richtig, aber sind ja noch jung, sag genau, ich mal. Genau, dieser Herr, der hier übrigens immer rumstenkert und ganz miesepetrig irgendwie rüberkommt, das ist der Konrad Bär. Konrad, erzähl doch mal selber was. Ach, du meinst jetzt mich? Ja, wen soll ich denn hier sonst meinen? Nanu. Erzähle mal ein bisschen was von dir. Wie bist denn du hierher gekommen? Ich habe das Gefühl, 48 Stunden lang erzählt haben, was ich mache und was ich will. Nein, ich meine, wie bist du zur Bauhaus-Ini gekommen, Bauhaus-Ini und warum? Warum bist aus du vor allem Wut hier? Wahrscheinlich. Aus Unzufriedenheit. Ich dachte, Gott! Ah. Nee, ich habe das natürlich im Auge gehabt, schon im ersten Semester oder als ich mich hier beworben habe, auch habe zu sehen, irgendwie Radio. Das habe ich jetzt schon ein paar Jahre ein bisschen begleitet und mitgemacht und so und finde das einfach ein schönes Medium. Und dann bin ich auch auf die ersten Sitzungen im ersten Semester gegangen und bin da halt ein bisschen unzufrieden rausgegangen, weil das irgendwie eine Struktur war, in der ich mich eben nie wirklich wohl gefühlt habe. Also das war dann ungefähr vielleicht, also das hatte ich das Gefühl, das wurde mit der Motivation gemacht, das richtig zu machen. Und ich hab nie die Lust, das richtig zu machen. Ich will das gut machen. So, und deswegen war das irgendwie dann, ist mir das wieder aus den Augen verloren oder habe ich das aus den Augen verloren. Und dann zeichnete sich halt ab, dass die alte Ini halt komplett die ganze Riege aufhört, bis auf den Sebastian, den wir jetzt auf jeden Fall erwähnen müssen. Ich sage jetzt nochmal zur Vollständigkeit halber, wer die Ini alles sind. Also wir haben jetzt auf unserer neuen Webseite, vielleicht hatte ich das schon erwähnt, die Namen stellen, also Sebastian Esposito zum Beispiel, der hier auch ganz oft Technik macht, aber auch wundervolle Ideen hatte jetzt schon auch für Sendungen, wo er mit Freunden zusammen gespielt hat, einfach Gesellschaftsspiele im Radio gespielt hat, was ich eine schöne Idee finde. Das kam von ihm. Dann Benjamin Fossler, der uns natürlich technisch, aber auch musikalisch unterstützt, auch mit seinem Hintergrundwissen in Musik in allen möglichen Richtungen. Ja, dann Jennifer Fuchs, auch mit in der INI dabei, hat jetzt natürlich auch erst angefangen, Master zu studieren, Medienkunst, und ist auch erstmal ihren Kursen versunken, muss das Ganze kennenlernen, das rauszufinden, wie viel muss ich für die Uni machen, wie viel will ich für mich machen und wie ernst zu nehmen sind die Forderungen der Universität und so weiter, würde ich das so beschreiben. Und dann ist noch der Igor, der ja auch heute früh war das, sein tolles Radioformat wieder gemacht hat. Terrasschen. Der wollte nicht Terrasschen, der wollte es nicht grammatikalisch richtig machen, sondern falsch machen. Falsch machen, wie der Fabian zum Beispiel wieder mit seinem Knie an den Tisch geschlagen hat. Das ist natürlich eine Sache, das ist dann wirklich nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Und ich würde jetzt eurem Wunsch folgen, oder deinem speziellen Wunsch folgen und ein bisschen was... Intensives spielen. Mehrschichtigeres, etwas anstrengendes, noch zwei Sachen hintereinander, weil das erste ist so kurz, das sind nur anderthalb Minuten. Sachen. Doch, das mache ich jetzt einfach. Only cause it's been a month since I let the global bunch feel me. Feel me. Stress and season coming down. All the world is watching now. Living on my standards now. Feel me. Apocalypse. Chilling while they whining. Working till the end of it. Stressing while we smiling. Whining. In my dreams when I was a youth. Never did I sit behind a desk in a suit. Why they working when I bet? The riches won't follow in the end when they get. Puff. And if we all gonna die, then I'll live every moment till time flows by. My nerve that I just persevere. The big thought of falling off disappeared. To my faith, they say that heaven's real. Analyze my demise, I say I'm super anxious. Recognize I deprive this feeling, then embrace it. Vandalizing these walls only if they can talk. Conversations on contemplate to my dark thoughts. Looking down on my soul now. Tell me I'm in control now. Tell me I can live long and I can live wrong and I can live right and I can sing song and I can unite with you that I love, you that I like. Look at my life and tell me I fight. This that final destination. This that finds the information. This that finds the inspiration. This that crack the installation. This that quantum dropping that fist pumping that bomb detonation. Please don't bomb my nation. And my men flew away and I got my control and I'm here. You gon' hate me when I'm gone. Ain't no blood pumping, no fear. I got hope inside of my bone. This that life beyond your own life. This ain't physical for mankind. This that out of body experience. No coincidence. You been dying. Bitch, your shit. Hat mich das jetzt nie. Ich fühle mich immer noch unterfordert musikalisch. Ja, das ist ihm Ansporn. Das war doch konventionelle Musik mit Beats und Samples und so. Das ist doch alles, hat man doch alles schon. War doch schon alles durch. Wir hören euch nicht, leider. Dich. Der Mann mit dem Hut spricht hinter dir, Martin. Ja, jetzt. Das hatte ich sozusagen nicht. Also, das hatte ich nicht genug gefordert. Was willst du denn? Du willst einfach Jeff Mills. 909 Nee, ach, irgendwie dann, Musik, die Musik verlässt. Ach, finde ich auch mal ganz spannend. Also ich muss sagen, mit Konrad ist es manchmal echt schwer. Mir ist cool, es auch schwer. Deshalb ist es ja ganz gut, dass wir mal miteinander reden. Und man hat es ja mit sich selbst auch nicht einfach. Das ist ja auch, ihr könnt euch ja gar nicht vorstellen, wie das ist, mit so jemandem zusammen zu sein. Mit sich selbst. Mit sich selbst. Das war irgendwie auch Thema in meiner Nachtsendung. Wer bin ich? Ja. Und wer bist und du? Ich, das müsst ihr nachhören, ich werde das jetzt irgendwann hochladen. Das ist super. Aber also, gab es eine Lösung? Aber trotzdem, Lösung wir sind für noch dich? Nicht dort. Was würde dich denn jetzt anstrengen? Ich sehe jetzt gerade, also wenn ich die Waveform davon sehe, möchte ich einen senkrechten Anstieg der Amplitude haben. Oh. Warum? Weil mir danach ist. Weil ich das Gefühl habe, da was zu spüren. Ich glaube, wir sollten jetzt mal unsere Glückskekse. Genau. Also, wenn die wir von. Das ist eine sehr gute Idee. Martin hat sie uns geschenkt, mitgebracht. Die sind einfach Glückskekse. Und haben die jetzt einen richtigen Glückskeks? Sind die richtig zugeordnet? Nicht, dass ich jetzt dein Glück kriege oder du mein Glück hast. Hier steht Corinna drauf. Das riecht nach Farbe. Das riecht nach Farbe. Martin, du hast doch noch drüben die Verpackung. Sieh doch mal kurz drauf, ob die in Deutschland hergestellt sind. Ich habe irgendwo mal gehört, dass in Deutschland die größte Glückskeksmanufaktur der Welt steht. Auch für Japan, für China. Und was machen wir jetzt mit den Sprüchen, die da drin stehen? Lesen wir die einfach nur so vor? Aufessen! Oder? Aufessen! Oder, Also einzeln verpackt sind sie schon mal. Huch! Oh nein, meiner ist schon zerbrochen, ne? Das finde ich jetzt... Feinkost-Import, aber hergestellt in Deutschland. Mhm. Na top. Ein Feinkost-Import aus Deutschland. Geschickt. So, und ich glaube, die werden nach China geliefert. Die sind sehr populär dort mittlerweile. Jetzt, passt auf. Da knuspert Konrad schon. Ich habe meinen Zettel aufgegessen. Ich wollte fragen, ob man das essen kann. Ich glaube, Ich glaube, ich habe einen sehr schönen Spruch. Die Dankbarkeit ist eine Gabe, die das Glück erst vollkommen macht. Konfuzius. Ich fühle mich veralbert. Da steht das da. Nee, ich fühle mich bei meinem Spruch veralbert. Nee, lies mal vor. Warum fühlst du dich veralbert? Ist Bruce Lee jemand, den man in Sprüche von Bruce Lee in Glücksprojekte verpackt? Ich habe auch. Ist Bruce Lee ein Philosoph? Den Bruce Lee Spruch. Was ist dein erstes Wort? Wissen. Nee, da haben wir einen anderen. Bruce Lee ist offensichtlich ein großer Philosoph unserer Zeit. Oder arbeitet zusammen mit der Glückskeksindustrie. Also der hat vielleicht eine große Spende dahin gegeben und im Gegenzug haben sie gesagt, okay, wir setzen von dir ein paar Sprüche in diese Glückskekse rein. Ist Bruce Lee eigentlich sein bürgerlicher Name? Oder ist das, heißt der? Lest es doch jetzt erstmal vor, ehe wir darüber weiter philosophieren. Vielleicht du ein Wort und ich wieder ein Wort. Ja. Also ich bin jetzt beim Moment. Ist. Hat. Nicht. Kein. Genug. Gestern. Wir. Und. Müssen. Kein. Es. Morgen. Anwenden. Und. Meinst du es länger? Nee. Wollen. Ist. Ist. Somit. Nicht. Ohne. Genug. Zeit. Wir. Okay. Müssen. Ich bin fertig. Es tun. Jetzt ich würde sagen, das nehme ich so mit. Das war mir jetzt zu viel. Könnt ihr es bitte nochmal einzeln vorlesen? Ich rückwärts? Nicht rückwärts, nein. Oh Gott. Die Buchstaben. Ja, was steht bei dir? Wissen ist nicht genug, wir müssen es anwenden. Wollen ist nicht genug, wir müssen es tun. Aha. Und das sagt der Bruce Lee. Ich wollte gerade sagen, das Bruce Lee. Okay. Das sagt er immer so kurz, bevor er jemanden wahnsinnig macht. Kurz vor. Bei mir sagt er, der Moment hat kein... Kein Gestern und kein Morgen. Gestern, Entschuldigung. Ich habe jetzt wenig geschlafen. Ich fange nochmal von vorne an. Der Moment hat kein Gestern und kein Morgen und ist somit ohne Zeit. Der Moment. Ja, wonderful. Okay, und jetzt, Fabian, fehlst du noch in der Runde. Was hast du? Von wem hast du denn einen Spruch? Ja, mein Spruch ist einfach aus China. Okay. Oder China oder China. Also geil. Das können wir uns jetzt aussuchen. Der oder das oder die China. Bevor du dich daran machst, die Welt zu verändern, gehe dreimal durch dein eigenes Haus. Ja, geil, das mache ich jetzt immer. Aufzuräumen. Oder? Um aufzuräumen, um sicher zu sein, dass die alles... Die Kernwaffen zu finden. Was haben die Herren da drüben? Ja, genau. Lass uns das auch mal wissen. Die haben die Glückskekse noch nicht mal geöffnet. Na, Schweinerei. Ah, ich weiß schon. Ich musste mich um die nächste Musik kümmern und hoffe, dass die Herren und Damen, die das spielen, die Musik genug verlassen für dich. Wenn ich das höre, Herren und Damen, da kann ich ja schon Interpreten erkennen. Das kann doch nur Musik während sein. Während Mario hier noch rumknistert, reich ist, wer keine Schulden hat. Glücklich, wer ohne Krankheit lebt, auch aus China. Hm. Reich, wer keine Schulden hat, ist ja zu wie Allgemeinplatz. Kaum mal fertig und lies was. Aber ich sag mal, den Spruch hätte man sich auch sparen können, oder? Also diesen Glücksspruch. Das wäre auch ein schöner Aufschrift, schöner Spruch. Ja. Wer fragt, ist dann nah für 5 Minuten. Wer nicht fragt, bleibt dann nah für immer. Aus China, in Klammern. Du sagst China. Ja, China. China, China. China, oder nee. Was? Nee. Sondern? Nicht. Na, wie sagst du es denn? China. Ich glaube, wir haben einen Chinesen hier am Tisch. Oder? Sagst du nicht China? Ich sag Chinese, aber ich sag China, komischerweise. Und wie ist das bei Chemie? China-Kohl? Ja, ich sag China-Kohl. Nur mal als Beispiel. Oder China-Chol. China-Chol. Ich glaube, was für den China-Chölen da. Was ist das für ein Tisch? Ich muss mal weiter. Ja, was ist das für eine Person, die da dran sitzt? Wir hatten dieses Studio gebaut. Na, wir nicht. Ja, aber ich wünsche mir eigentlich mal einen Keks, wo drauf steht, Sie haben den falschen Keks erwischt. Gehen Sie nicht über los. Ihr Nachbar hat den Keks, den Sie eigentlich kriegen sollten. Ja, aber wir schweifen vom genau, eigentlichen Thema. Konrad ab. Wollte noch was über den Pömpel, der ins Gemenge spritzt, was sagen kann. Ja, zum einen, dass ich sehr gern zugehört habe. Leider, glaube ich, nur in der letzten Stunde. Ich habe, glaube ich, wichtige Teile verpasst. Aber ich fand das ein schönes Format, weil es ungefähr genau eins solcher Sachen ist, die ich mir sehr wünsche und sehr inspirierend finde. Weil es mir jetzt schon schwerfällt zu beschreiben, was das war. Und da fängt mein Wunsch nach Überforderung an. Ich kann es gar nicht sagen, was das war. Das finde ich gut. Im Programm steht Live-Performance. Würdest du sagen, ja, das war Live-Performance? Oder? Würde dir das helfen? Es hatte Live-Elemente, das war auch transparent gemacht. Das glaube ich, dass man merkte, da sitzt auch jetzt jemand im Studio. Und das ist natürlich umso berührender. Da denke ich wieder, ich habe das ja schon mal zitiert. Habe ich das in der Anfangssendung zitiert? Wenn nicht, mache ich das egal. Das ist eine Frage. Mach's nochmal. Pass auf, du sagst es jetzt einfach und dann können wir dir sagen, ob es so war oder nicht. Wir gehen dann gleich auf Bause FM und hören die erste Sendung nach. Ja, das können wir natürlich auch tun. Von der Frau Zimmermann, die jetzt vom ORF zu Gast war, die sowas Schönes gesagt hat, Radio hört man nie allein. Also wenn man Radio hört, ist man nicht allein. Oder besser gesagt, die Vorstellung, wenn ich Radio höre, habe ich ein Bewusstsein dafür, ich bin nicht allein auf der Welt. Sie hat gemeint, das ist mindestens eine Person. Genau. Dann immer noch da. Fand ich voll inspirierend und großartig irgendwie. Also es stellt natürlich irgendwie das ganze Playlisten-Gedudel in Frage, weil da ist es eben nicht so, dann spielt halt ein Roboter irgendwie die Songs ab. Aber für das, ich höre eine Stimme aus dem Radio, ist das wirklich eine tolle Gewissheit. Mit mir ist wenigstens noch eine Person auf dieser Welt. In der Dunkelheit, in der Nacht oder wo auch immer. Das im Nichts vielleicht auch. Im Nichts, genau. Das ist mehr, auch. Das mehr den... Nein, Dunkelheit. Also ich muss sagen, das hast du am Anfang noch nicht gesagt, aber ich finde, das ist... Ich glaube schon. Ja, vielleicht kannst du dich auch einfach besser erinnern, weil es du... Es ist schon so lange her. Richtig, es ist schon wieder so lange her. Aber genau, weiter mal im Text. Preisrede zum besten Hörstück der 48-Stunden-Sendung. Max Konrad. Mit Max Konrad. Kann natürlich jemand was sagen? Ja, erzähl mal. Du musst, glaube ich, noch besser ans Mikrofon. Greif es nicht an. Fabian. Nein. Was? Mag ich da jetzt gar nicht dazu sagen. Das ist was man konzentriert hören muss. Mhm. Die Preisrede zum besten Hörstück von Max Konrad. Er beschreibt den Weg zur Preisverleihung. Mhm. Aha, okay. Und basiert das spricht auf darüber und sprachlich finde ich es sehr interessant. Hat er in meinem Kurs gemacht. Ist es auf Österreichisch? Nein, ist nicht auf Österreichisch. Nein. Und ist nichts, was man so nebenbei hören kann. Das, was man nicht was? Ist nichts, was man so nebenbei hören kann. Okay. Man muss es konzentriert hören. Aber ich glaube, ich hatte schon mal darüber gesprochen. Ja, schade. Nachhören. Ja, wenn das geht. Das ist ja, ich habe ja, das ist jetzt nämlich die große Frage, auch das Dilemma. Ne? Kann ich einfach so alle Mitschnitte veröffentlichen? Ist das gut? Ich wünsche mir das, aber hin und wieder will das auch jemand nicht. Das stimmt. Schwierig. Also, aber wo ich auch sagen kann, ja, egal, wer am Radio war, war am Radio. Und damit ist es in der Welt. Aber ich muss ja auch den Menschen noch ins Auge schauen können, nächsten Tag. Irgendwie so. Ja, bisschen muss ich noch rausfinden für mich, wie wir damit umgehen wollen. Also mit diesem, finde ich auch generell eine große Sache, großes Thema irgendwie auch bezüglich Copyrights und so weiter. Aber vor allen Dingen aber auch zum wirklich den eigentlichen Hintergedanken von, wir laden einen Künstler ein, er präsentiert sich im Radio und dann passiert was er nicht mehr in seinen Händen hat, was danach passiert. Aber das passiert doch nur beim allerersten Mal und dann hast du eine... fragst du es einfach kurz vorher und sagst, hey, wenn du bei uns spielst, dann steht es auf der Webseite. Das ist das eine Mal, dass diese Situation passiert, glaube ich. Ich habe da wirklich so ein anderes Selbstverständnis, wo ich mir sage, ist doch super, ich gehe ins Radio, weil ich Öffentlichkeit haben will. Und was ist denn besser als noch mehr Öffentlichkeit? Und da sowieso alles digitale Güter sind, das rinnt mir doch sowieso durch die Hände. Das wieder die Diskussion über das Original und die Authentizität, das ist doch alles Quatsch. Das sind alles digitale Files und die zerrinnen in der Zeit. Tatsache, wer heute irgendwie im Radio mitmacht, dem muss klar sein, dass das irgendwie in diesem Nirvana endet und fertig. Ja. Ja, aber kann man auch mal thematisieren noch weiter im nächsten Semester. Genau. Nächstes Semester finde ich ist ein gutes Stichwort, weil wir wollten ja eigentlich mal noch weiter im Programm reden, stöbern, schauen. Danach war DJ-Session, die habe ich nur die letzte Stunde mitbekommen. DJ-Session? Die DJ-Session. War halt was für die Nacht. Ja, aber wir können das jetzt vielleicht kurz simulieren, wie das war. Mhm. Wir haben ja auch DJ-Session hier. Richtig. Kannst du mal uns die DJ-Session... Was Anspruchsvolles. Also muss doch, es geht doch hier nie um mich. Spiel doch auch mal was für die anderen. Du also, hast doch aber die ganze Zeit rumgemeckert. Ich nörgel doch sowieso, das ist doch... Es ist doch das, was jetzt kommt, dass die Herren und Damen haben die Musik 1983 schon verlassen. Die fangen recht musikalisch an und drehen dann so ein bisschen frei und kommen dann auch irgendwann wieder. Ich finde es ja trotzdem gut, sonst hätte ich das nicht. Mystery. Mystery. Mystery. I'm mystery. Mystery. King of the kingdom of a mystery. Mystery. I'm mystery. Mystery. Mystery. Mystery. I represent the splendor, the splendor of the myth. Of the myth. The magic myth. The magic myth. I represent, represent the splendor. The splendor of the myth. I'm not a part of history. I'm not a part of history. I belong to the myth, you see. I'm not a part of history. I represent the mystery. The myth, you see. The splendor. The splendid curse of the myth, of the myth, the myth, the myth, the splendid curse of the myth, of the myth, the myth, the myth. Also, das war jetzt ja Vogelbild. Ich weiß nicht, ob Konrad, ist der noch bei ja, euch drüben? Ich habe Props von Konrad bekommen. Er ist extra deswegen rübergekommen. Das weiß ich nicht so genau. Ich hoffe das. Aber er hat auf alle Fälle gemeint, ja, das geht schon in die richtige Richtung. Oh. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht alle die letzten Hörer irgendwie verschreckt. Das war Sunra. Aber wir müssen auch nicht immer alles machen, was Konrad sagt. Nee, machen wir auch nicht, weil danach mache ich was sehr Versöhnliches. Oh, da bin ich aber jetzt schon, da bin ich jetzt schon gespannt. Ja, herzlich willkommen zurück bei Bauhaus FM. Wir haben jetzt hier mal ein bisschen das Fenster geöffnet, denn nach ja fast jetzt 47 Stunden steht hier ein bisschen die Luft drin, weil hier hart gearbeitet worden ist und mächtig gesendet worden ist und deswegen haben wir jetzt gesagt, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen frische Luft reinlassen. Nicht, dass ihr euch wundert, warum hier so Straßenatmosphäre im Hintergrund zu hören ist. Wir sind nicht nach draußen gezogen. Wir sitzen noch im Zimmer, aber Fenster ist offen. Genau. Weiter im Programm. Dienstagmorgen von 7 bis um 9 war das Backup-Festival 2016 hier bei uns. Habt ihr es gehört, Astrid, Fabian? Nein, leider habe ich nicht gehört. Konrad, hast du Backup am Dienstagmorgen von 7 bis 9 mitbekommen? Oh ja. Erzähle mal, was war dein Eindruck? Weil ich kann Kannst du dich erinnern, was ich dir gesagt habe, als wir uns begegnet sind? Oh Gott, nein. Wann? Danach? Währenddessen. Stimmt. Ich war doch da. Stimmt, du warst da. Ich kann mich nicht erinnern, weil seitdem schon wieder so viel passiert ist. Du fandest es nicht so, ich weiß es nicht mehr, sag. Ich glaube, das war, ihr habt eine gute Sendung gemacht. Ja. Glaube ich. Also ich glaube, dass ihr habt, da war alles drin, was ihr machen wolltet und ich glaube, für das Format auch gut. Aber ich habe so meine Sorgen mit dem Format. Es war halt wirklich, es war wirklich so, es war sehr Radio, also richtig klassisches Radio. Alles richtig gemacht. Ja. Aber das ist wieder meine Subjektivität, meine Nörgelei, aber das ist eben, das ist alles richtig gemacht. Wirklich, es war gespenstisch richtig gut gemacht. Also hätte ich es nie gewusst, hätte ich auch gedacht, das ist jetzt MDR, was da kommt. Oder MDR würde nicht oder, solche tollen Sprecher und Moderatoren haben. Denn, das sage ich ja irgendwie wirklich so. Aber und die Musikauswahl, das weißt du ja, ne? Dann schlage ich kurz mal mit dem Kopf auf den Tisch. Ach, die Musik, das war ja... Also ich kann dazu sagen, ich habe das Ganze moderiert mit der lieben Marie Kohlschreiber zusammen. Ihr habt das wirklich auch gut gemacht. Ich fand auch wir haben das einen Monat lang vorbereitet. Ja. Unser Anspruch, oder was heißt unser Anspruch, unsere Idee war, dass es um das Backup-Festival 2016 geht, dass wir das Thema Fearless, Furchtlosigkeit haben. Und ihr habt weit ausgeholt, das fand und ich toll. Wir haben gesagt, ja, wir wollen nicht nur über das Festival an sich berichten und was ist bisher passiert, sondern wir wollen uns vor allem mit dem Thema auseinandersetzen. Fand ich mutig, das Thema, Gespräch mit der Frau aus Berlin. Ja, Thema Angst. Und da haben wir wirklich sehr, sehr tolle Interviewgäste, Interviewpartner gehabt. Also genau. Jeanette Menzel, Life-Coach und Business-Coach aus Berlin. Genau, mit dem Hintergrund selber von einer Angststörung geplagt zu sein. Genau. Und die sprach auch davon. Das war wirklich sehr beeindruckend. Wirklich. Ja. Also auch die Offenheit, die ihr da geschafft habt in dem Interview. Ja, und ich muss auch sagen, bei ihr gab es viele Sätze, die sie gesagt hat, wo ich wirklich, also sie hat zum Beispiel die Angst als sehr überbehütende und übersorgliche Mutter dargestellt und hat gesagt, die Angst, das ist eine absolute Drama-Queen, die überzieht immer dermaßen. Und ich fand, das war ein sehr, sehr schönes Bild. Die hat sehr schöne Bilder gehabt dafür. Ja. Was ich auch sehr interessant fand, wo sie natürlich, also wo man, wenn man drüber nachdenkt, ja, hat sie recht, dieses Furchtlos, also man kann nicht furchtlos sein. Es gibt dieses Angst- und dieses Furchtzentrum im Gehirn und es wäre schlimm, wenn wir keine Furcht hätten. Genau. Es gibt nur bestimmte Menschen, die sozusagen, wo ihre, wo bestimmte Gehirnareale getroffen sind, die sind dann tatsächlich furchtlos. Aber fand ich auch so schön, weil sie die Begriffe nochmal so aufgedröselt hat, irgendwie der Unterschied zwischen Angst und was war das? Also nicht Furcht, sie hat nochmal einen Unterschied gemacht zwischen Angst und ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war es auf jeden Fall sehr gut. Ja. Das wäre auf jeden Fall auch eine Sendung fürs Archiv, die ich hoffentlich veröffentlichen kann oder wir. Ich denke auch. Und was die Musik angeht, da war es tatsächlich so, wir haben auch versucht, da uns weiter mit dem Thema Furcht auseinanderzusetzen. Und wir haben die Studenten und Studentinnen der Bauhaus-Universität gefragt, was sind denn das für Lieder, die ihr mit Angst verbindet und warum verbindet ihr die damit? Genau, so ist das Ganze entstanden. Ja. Und dann habt ihr nur Schlagermusik gespielt. Nein, wir hatten nicht nur Schlagermusik. Wir hatten hätte ich Angst, ehrlich gesagt. Nee, also es war wirklich so, dass viele assoziiert haben irgendwie, wo die Textzeilen in den Songs sind, die sie mit diesem Thema verbinden. Und die auch es waren vielleicht aber Popsongs, auch wieder waren ausschließlich Popsongs. Geben. So. Nein, Schlager war nicht dabei, nein. Aber wenn du das möchtest, können wir das irgendwann mal spielen. Ich weiß nicht, ob Marlo da nicht gerade was vorbereitet hat. Nee, ich fand es vor allen Dingen auch beachtlich, die Sendezeit, dass ihr wirklich von früh sieben von um sieben bis um losgelegt neun habt und sogar noch einen Studiogast hattet. Die, richtig. Physiotherapeutin? Nee. Psychotherapeutische Heilpraktikerin. Genau. Aus Weimar hier. Genau, das war auch Frau ganz Bielisch. Rührend, wie ihr zwei, ich habe das hier ein bisschen durch die Scheibe gesehen, wie ihr zwei eure Fragen nacheinander losgeschossen habt auf sie. Das war eine sehr, sehr intensive Situation auf jeden Fall. Genau. Ja, fand ich sehr schön. Okay, danach ging es weiter mit der ersten Wiederholung von Draußen vor der Tür, das Fachgeschäft. Konrad, du als Involvierter, was kannst du? Das war die Bratwurst-Sendung aus der Oma, die im November aufgezeichnet worden ist. Ja, die lief so. Das war die lief so vor sich hin. Die lief so ab. Klassische Wiederholung, so war nicht viel drüber. Von links, von links nach rechts. Richtig, vorne, so unten, genau. Genau. Und dann aber um 11 Anstiftung zum Hören. Das war dann der erste Kurs von dir, Astrid, stimmt's? Genau. Magst du da kurz was zu sagen? Wie ist das gelaufen? War das nach deinen Vorstellungen? War's. Ich glaube, es ist gut gelaufen. Es waren es war, glaube ich, na, es war vielleicht ein Teilnehmer im Kurs, der hat schon mal eine Radiosendung gemacht. Alle anderen haben noch nie eine Radiosendung gemacht. Somit war es extrem aufregend für alle. Und wir haben wahrscheinlich nicht alles oder sicher nicht alles richtig gemacht, aber es lief gut. Mhm. Und wie sagt man auf Österreichisch? Gibt es dann diesen geilen Spruch mit dem, also haben wir es überlebt oder irgendwie sowas? Irgendwie im Prinzip so eine Untertreibung von, ja, es war gut und wir haben, es hat geklappt und eher so. Da gibt es, glaube ich, einiges. Spontan, aber ich finde diese Haltung so schön. Das irgendwie. Ich war in Österreich mal in der Kneipe und dann kam der Wirt und hat die Teller abgeräumt vom Essen und hat gesagt, na, habt ihr überlebt? Oder irgendwas, oder irgendwo, ich dachte, ja, finde ich jetzt ein großes Thema, aber ja, auf jeden Fall, aber. Jedenfalls waren ganz gute Beiträge dabei, ganz interessante Beiträge und also wir haben uns ja mit dem Thema Hören auseinandergesetzt im Kurs und die Teilnehmer das Thema Hören aus den unterschiedlichsten Perspektiven betrachtet. Eine Teilnehmerin, Selina, war sogar in oder hat sowieso eine Reise geplant gehabt nach Paris. Die Reise fand nach den Anschlägen statt und sie hat das gleich zum Thema genommen und hat ganz viele verschiedene Menschen zu den Anschlägen befragt und vor allem die Änderungen in der Hörwahrnehmung seit dem Anschlag. Okay. Und den Beitrag finde ich ganz gut. Mhm. Ist ganz gut geworden, ganz interessant. Vor allem, weil sich wirklich was verändert hat in der Hörwahrnehmung anscheinend. Zumindest bei den Befragten. Und kannst du da vielleicht einen konkreten Punkt? Naja, sowas wie Sirenen wehren jetzt oder schrecken jetzt viel schneller auf. Mhm. Und man ist offenbar nach so einem Ereignis viel aufmerksamer, was jetzt Geräusche speziell angeht. Speziell auch in Paris oder generell in der westlichen zumindest Welt. War das der Eindruck der Menschen, die interviewt wurden von Selina. Und das hat sich sehr schön gemacht. Mhm. Ja. Jo. Wollen wir noch weiter? Wir sind jetzt gerade bei einer Stunde Sendezeit angekommen ungefähr. Da kommen wir auch noch bis zum Mitte des... Machen wir noch eine Sendung. Danach kam Expose Yourself. Genau. Genau, mit Alessandro Bosetti, dem Gastprofessor dieses Semesters, der da mit seinem ersten Projekt da war und sich als begeisterter Radiomoderator etabliert hat, würde ich mal sagen. Mit einer großen Leidenschaft und einer großen Authentizität seine Studenten da befragt. Es wurden die Stücke gespielt und er hat sie danach nicht in die Mangel genommen, aber teilweise hatte man so ein bisschen das Gefühl, es ist Dr. Alessandros psychologische Fragestunde. Er hat noch den, das Sofa gefehlt, oder was? Ja, er hat ihn wirklich auf den Zahn gefühlt. Irgendwie. Er hat, glaube ich, genau das weitergemacht, was der Ansatz seiner Einladung für die Studenten war, nämlich sie kennenzulernen. Und immer, er hatte so ein Rotationsbild vor Augen, dass er mit jeder Frage sich weiter ranschraubt. Ich habe das Interview mit der Janine auf jeden Fall miterlebt und das war dann immer so ein kurzes Zurückschrecken. Oh Gott, was will denn der jetzt noch? Und so, da muss ich erstmal überlegen. Und das ging dann immer so weit und er hat das auch mal in seiner freundlichen Art. Genau, mit seiner italienischen Freundlichkeit ist er da sehr weit gekommen. Da hat er, glaube ich, auch das Konzept dieses Expose Yourself. Es ging ihm ja darum, dass man sich selbst auch noch besser kennenlernt. Und man hat sich so dann im Prinzip ja nicht nur in seinem Stück damit auseinandergesetzt, sondern in dem Moment, wo er die Fragen gestellt hat, ist man sich ja nochmal näher gekommen. Hätte ich den Kurs vielleicht besuchen sollen, da hätte ich mich gefunden. Vielleicht. Da hättest du dich gefunden. Da hättest du dich bestimmt gefunden, das ist richtig. Dann hättest du uns jetzt auch auf die Frage antworten können, wer du bist. Ja, wenn ich das aber zurückfrage. Hätte Fahrradkette. Nee, jetzt ist es zu spät, das Semester ist vorbei. Vielleicht hast du irgendwann mal in einer anderen Form die Möglichkeit. Genau, als nächstes kamen dann Neuigkeiten, Architektur, Urbanistik. Habe ich völlig verpasst. Hast du völlig verpasst. Da kann ich zu sagen, dass es auf jeden Fall bei den entsprechenden Gästen sehr gut angekommen ist, dass sie diese Möglichkeit hier bei uns im Radio zu sprechen als was ganz Großes und sehr, sehr positiv auch aufgefasst haben. Sie haben mir auf jeden Fall gesagt und auch vermittelt, dass sie das sehr, sehr gerne wieder machen wollen würden, sobald es sozusagen da neue Sachen gibt, dass sie dann zu uns kommen und gerne darüber sprechen wollen. Das fand ich ja wirklich gut, dass die kamen. Ihr habt ja im Vorfeld alle Fakultäten, meine ich, angeschrieben und ihnen die Möglichkeit angeboten. Schade, dass nur die es angenommen haben. Umso schöner, dass sie es getan haben. Man hat ja leider so ein bisschen das Problem bei BAUS FM, dass man so ein bisschen unter einem Aufmerksamkeitsdefizit leidet. Ich finde das voll spannend, die Voreingenommenheiten zu hören, was Bauhaus FM ist. Wenn du so rumgehst. Zum einen, manche sagen irgendwie, da kommt ja nur experimentelles Geräusch. Das stimmt nicht. Manche sagen irgendwie, ja, das sind halt so junge, hippe Studenten, die so Popmusik spielen. Und ich glaube, inzwischen sind wir gerade da, wo das beides stimmt. Und das macht mich ganz zuversichtlich. Genau, und wenn jetzt die Verzahnung mit der Universität durch solche Möglichkeiten, dass also jetzt Damen und Herren aus der Urbanistik herkommen, um das Medium zu nutzen, finde ich das großartig. Ja, also wir hatten in der ersten halben Stunde 15 bis 15.30 war Frau Baron da, die hat über die ja im Prinzip eine Zusammenarbeit mit Äthiopien gesprochen in Addis Abeba. Da ist jetzt sozusagen wie so ein Labor entstanden, unter denen unter bestimmten Bedingungen gearbeitet wird. Und von 15.30 bis 16 Uhr war der Herr Krüger da, der über eine Kooperation mit San Diego gesprochen hat, die vor allem sozusagen, also er selber ist sozusagen Städteplaner und und das hat sich sozusagen gedreht und da sind letztes Jahr im Oktober Studenten aus San Diego hier gewesen, für die war das was ganz Großes. Die waren, sind auf große Reise gewesen, die sind nach Deutschland gekommen, die sind nach Weimar gefahren und haben das hier sehr positiv alles aufgenommen und genau, das war dann sozusagen die Essenz. Ich finde es gerade wieder schön, wie das Nichts sich hinter deinem Rücken hier in das Studio reinbahnt, nämlich die Fahrgeräusche der Autos draußen. Ja. Wir müssen jetzt das Fenster aufmachen, das ist schön, das ist unser Nichts. Das ist unser Nichts, genau. Können wir ein bisschen zuhören eigentlich. Justice. Das war sozusagen der Versuch einer Versöhnung. Und der Link zum Jugendradio, falls ihr es erkannt habt, das ist das, was die Fanta 4 bösartig gestohlen haben, gewesen. The Lost Generation mit The Lost Generation. Sofort erkannt, dummerweise. Das kam mir wie aus dem Nichts. Ja. Die Stimme oder die Musik? Die Musik kam wie aus dem Nichts. Vielleicht kam sie auch aus dem Nichts. Das weiß man immer. Das weiß man immer nicht so richtig. An Musik ist ja auch nichts. Kann man nicht begreifen, kann man nicht anhalten, kann man nicht anfassen. Na, anhalten kann man schon. Musik ist nichts. Ist das auch Bruce Lee? Das ist ja ein schöner Spruch im Glückskeks. Musik ist nichts. Well, okay. Kann ich noch einen Keks kriegen? Lustig wäre es dann, wenn du denselben Spruch da nochmal drin hättest. Nichts ist Musik. Das könnte man natürlich, das wäre eigentlich auch mal interessant. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man, wenn man zwei Kekse nacheinander nimmt, dass da derselbe Spruch, ob ja. das überhaupt möglich ist? Wenn ich in Stochastik aufgepasst hätte und man die. Nicht mal dann könntest du das. Das jetzt Auskommen wüsste, was so eine Keksfabrik hinauswirft pro das, Tag. Das wäre. Wäre es wahrscheinlich stochastisch errechenbar. Das wäre ein Versuch ohne Zurücklegen. Ohne Zurücklehnen auch. Lehnen und Legen. Wir waren bei unserem Rückblick der 48-Stunden-Sendung jetzt richtig. Beim Dienstag 16 Uhr angekommen mit dem ja. Audiobaukasten. Und mit dem Einführungsmodul. Da das, kann Martin das, mehr dazu sagen. Genau, Martin, schnapp dir das Mikrofon und erzähle was. Audiobaukasten, wie ist es deiner Meinung nach gelaufen? Ja. Wider Erwarten gab es ein Hörspiel. Das war eine schöne Sache, weil es passierte schon häufig, dass man mit etwas Glück ein paar Jingle-Freunde findet, die dann so Jingles bauen als ihre ersten Fingerübungen. Und in dem Fall haben sich so 5 zusammengefunden, allesamt Erstis, und haben einfach mal so ein 10-minütiges Hörspiel produziert mit Aufnahmen im Auto und 5 Schauspielern. War auf jeden Fall eine schöne Überraschung, dass das so geklappt hat. Dann gab es eine Reihe kleiner Kurzbeiträge zu Kuriosen aus Weimar, so unnützes Wissen hieß das. Ah ja, und was wir eigentlich ins Programm einstreuen. Ein Thema, was so super schnell daneben gehen kann, aber dafür war es halt cool. Also es war nicht so dieses, ich sag mal böse Bratwurst, aber es war es halt nicht. Es war wirklich angenehm, halt am Ende doch interessant genug, um zu sagen, oh, das ist oh, krass. Man hat auf jeden Fall einen Aha-Effekt. Also für mich war dieses Aha, dass im Hof der M18 ein Hund begraben ist, der klügste Hund. Seinen Namen habe ich jetzt leider schon wieder vergessen. Da steht und, ein Grabstein. Musst richtig, dass ein Grabstein dort steht und dass im Rewe am Theaterplatz ein Kaninchen eingemauert ist. Das fand ich auch sehr interessant. Auch ja. Das habe ich noch nie gehört. Ist das verifiziert ja, worden? Sind diese, ist das, kann ich mich darauf verlassen? Da wurden verlassen? Interviews geführt, da wurden mit dem Augenzeugen befragt. Ich hoffe, das hat alles seine Richtigkeit. Augenzeugen von dem Einmauern des Kaninchens wurden befragt. Das ist ja schon der Nachfolger in der 20. Generation des Kaninchens wurden wahrscheinlich befragt in Ehringsdorf. Ja, und dann, dann hat es noch das Einführungsmodul gegeben, was sozusagen von Erstsemestern, ja, die Erstsemesteraufgabe war. Da ist ein, ich sag mal, klassischer Beitrag entstanden und 3 hörakustische, experimentelle Produktionen. Innerhalb des Audiobaukastens? Nicht innerhalb des Audiobaukastens, sondern davon losgelöst. Also ah, ja. Diese 2 Stunden hat sich der Audiobaukasten und Einführungsmodul haben sich da die 2 Stunden geteilt. Und das steht leider nicht so im Programm drin, aber es ist so gewesen. Weiter ging es 18 Uhr mit Composing Language, wieder mit Alessandro Bossetti. Alessandro. Na, Alessandro. Buonasera. fand ich sehr, sehr schön. Er hatte lange sich nicht anmuten lassen, dass er Lust hat zu moderieren und dann hat er es halt gemacht. Sehr, zu meiner Freude, weil das natürlich auch die gesamte Programmplanung dann etwas bestimmt hat, was es einfacher macht als erstmal Kursteilnehmer, die eigentlich nur ihr Ding fertig mischen wollen, zu motivieren, jetzt die Sendung zu planen. Und jemand, der so gut Jazz und Freestyle kann, der kann auch so eine Sendung halt mal eben aus dem Ärmel schütteln. Das war dann die letzte Sendung von Alessandro hier im Programm. Ne? Genau, und dann ging es weiter mit draußen vor der Tür mit der großen Abschussshow aus der B11, aus dem Keller der historischen Gewölbe. Das ist der B11, kam die Sendung. Ja, müsst ihr jetzt mal sagen, wie ihr das fandet. Ich war zu sehr involviert. Also viel entspannter als sonst außenrum, mit viel weniger Aufwand als sonst außenrum. Das sagt noch nicht viel über den Inhalt. Darüber möchte hoch sich Martin... Hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Ich wollte gerade sagen, vielleicht will Martin sich einfach gar nicht dazu äußern, sondern will euch in eurer Suppe, in eurer Soße schmoren lassen und euch einfach da im Ungewissen lassen. Vielleicht war es das seine Intention. Meinst du, die machen sich da jetzt wirklich Gedanken drüber, was wir gedacht haben? Konrad vielleicht, aber nur ganz vielleicht. Auch wenn, dann Konrad vielleicht, ja. Und wenn, dann wäre er sowieso nicht einverstanden damit. Wahrscheinlich. Da wären wir wieder beim Feedback, was ja auch bei Alessandro so das letzte Stück war, was sehr schön war. Ja. Aber tatsächlich, ich hatte mit Igor noch ein sehr schönes Gespräch über den Kurs. Vielleicht finden wir da auch nochmal Zeit, darüber zu sprechen. Genau, apropos Igor, das ging dann weiter um 0 Uhr mit das. Ich habe jetzt fälschlicherweise im Programm geschrieben, das Terrasschen, weil er hat in seiner Sendung nochmal richtig gestellt, die Sendung heißt Terrasschen. Terrasschen sozusagen. Terrasschen? Terrassechen. Von Ratin. Terrassechen. Ratin. Also er ist sich bewusst, dass das kein vorhandenes Wort ist. Er besitzt das Wort. Das fand ich schön. Er hat das gesagt, er hat das erfunden. Das ist jetzt seine. Das ist jetzt sein Wort, seine Erfindung. Finde ich schön. Also ja. Und er hat wieder in seiner charmanten Art mit Studiogästen, soweit ich mich erinnere. Irgendwann war ein englisch sprechender Gast dabei, genau, der irgendwas mit Rihanna hatte. Ja, genau. Leonardo di Cappuccino. Oder sowas in die Richtung. Ja, der war hier live vor Ort. War auch dann komisch mit der Limousine vom Haus und tralala, war überraschend. Aber sind wir gewohnt in seinen Sendungen? Wir hatten da. Das haben wir schon öfters gehabt. Wir haben da schon Leute. Darth Vader war auch mal zu Gast schon. Ja. Und. Ich glaube, Justin Bieber war auch da. Ja, Justin Bieber, ja. Genau. Das ist immer ein bisschen blöd, denn ist die Straße unten blockiert. Das ärgert die Weimarer auch. Muss ja mal alles gesperrt werden. Hubschrauber, tralala. Aber für Igors Sendung wird das einfach alles gemacht. Gar kein Problem. Das ist auch toll, dass Igor die Leute kennt. Und ich wollte gerade sagen, die Leute schlagen sich ja schon förmlich darum, bei ihm in der Sendung aufzutreten. Und ja, das ist eigentlich so der absolute Geheimtipp gerade in der Musikbranche bei Haus FM in, ja, Weimar. Ja, und danach 2 Uhr kam tatsächlich nichts. Also da wurden wir überrascht mit einem zweistündigen Möglichkeitsraum, den wir mit nichts gefüllt haben. Die Sendungsmacher sind in ihrer zeitlichen und räumlichen Wahrnehmung etwas durcheinander bekommen und würden dann morgen hier erscheinen. Leider sind wir dann nicht mehr auf Sendung. Genau. Denkst somit, du, dass das so sein wird? Zumindest war das ihr Wunsch, dass das im Prinzip, also Donnerstagmorgen 2 Uhr die Sendung kommt. Hm. Und wir haben das gefüllt, oder besser gesagt, Janine hat das toll gefüllt mit Musik von Bands aus Rostock. Hat ganz viel darüber gesprochen, von den zwei Live-Mitschnitte von Bands, die sie auch sehr mag. Und das wurde immer persönlicher. Igor war noch da und dann kam wieder spanische Musik und es war ein schönes Nichts. Okay. Das Nichts hat sich gut gefüllt. Ja, und dann kam ich und habe auch nichts gemacht. 2 Stunden lang mit Elfriede Aufzeichnungssystem aus Wien. Wir haben ja wirklich auch... da muss ich dich jetzt mal fragen. Ich habe den Titel gelesen und konnte mir nichts darunter vorstellen. Was hast du denn... Das hast du schon dann gut getroffen. was kann man sich darunter vorstellen, außer dass es vielleicht Radiokunst ist? Lies doch den Titel erstmal vor. Wenn nichts Gravierendes wie Krankheit und oder Unfall, das soll aber unter uns bleiben, in Klammern. Ich denke, das beschreibt doch alles. Dass das unter euch bleiben soll. Wer es verpasst hat, hat Pech. Wird es also auch nicht als Nachhörmöglichkeit geben? Ich denke doch. Doch. Ich denke doch. Ich hoffe es. Wenn nicht, dann wird es auf jeden Fall eine Grundlage für weitere Projekte sein. Also wir haben sehr vielschichtig gearbeitet, kann ich wirklich sagen. Es war dann einige Schichten an Audiomaterial, was gleichzeitig ablief. Und es war immer, blieb das, was ich heute schon sagte, irgendwie, es blieb halt vieles offen. Und das liebe ich schon. Ich glaube schon, dass es auch seltsam war. Und es wieder, das ist auch, was ich jetzt in den letzten Tagen immer gefragt habe, mich selber, würde ich mir diese Sendung anhören, in der ich gerade bin? Da ist leider nicht immer mit Ja zu beantworten. In dem Fall ringe ich auch mit mir, aber ich glaube, hinten raus auf jeden Fall war das auf jeden Fall spannend, das gemacht zu haben. Auch nochmal Dank an Janine, die die Technik für uns gemacht hat. Für was, wo sie gar nicht wusste, was das sein wird. Ich wusste es ja auch nie und Elfriede wusste es auch nie. Wir wussten alle nie, was passiert. Aber ja. Das ist doch aber auch mal spannend, nicht, ja, zu wissen, auf was man sich gerade einlässt. Wohin die Reise geht. Genau. Wollen wir jetzt Musik spielen? Die drängt sich gerade so ein bisschen durch die Hintertür hinein. Ich sehe sie gar nicht. Also das ist ja das Problem an Musik. Die Hintertür ist doch aber zu, wie soll ich denn die Hintertür ist zu und man sieht Musik nicht. Und der Wunsch nach einem Bett kam von Martin, um euch zu sagen, dass es wieder Zeit für Musik ist und deshalb machen wir jetzt weiter mit Musik. Du könntest lauter sein übrigens. Ich kann lauter sein, das muss der Martin machen. Und wir machen weiter mit deutschem Hip-Hop, weil wir ja vorhin indirekt bei deutschem Hip-Hop waren. Das geht raus. Deutschen Hip-Hop-Album, was ich ganz gerne mache. Das ist nichts für Konrad. Was ist deutscher Hip-Hop? Es gibt auch deutschen Hip-Hop, den man hören kann. Konrad nimmt den Kopfhörer ab und ist völlig, völlig fertig mit den Nerven, dass jetzt hier deutscher Hip-Hop kommt. Jetzt kommt deutscher Hip-Hop. Tag, ist doch logisch, Mann. Ja. Wäre das ein Tag, hätte doch mindestens eine Hose an. Ja, oder eine Frisur. Ich schwöre. Guck mal auf meinen Kopf, das ist doch keine Frisur. Das sind doch bloß Haare. Ich schwöre. Auch meine Uhr steckt damit drin. Ja. Die letzten Minuten waren mindestens Jahre oder so. Irgendwie. Das ist kein Tag. Nee, geil. Was auch immer das hat sich getarnt als Tag. Aber das ist kein Tag. Ja. Wäre das ein Tag, müsste ich irgendetwas besorgen. Oder so. Das ist nur irgendetwas zwischen gestern und morgen. Oder so. Und wenn das irgendjemand einen Tag nennt, dann liegt das nur in fehlenden Worten. Sprache ist beschränkt. Irgendwie so. Das heißt ja, nichts ist unmöglich. Aha. Aber ich hab schon sehr lange nichts getan. Ja. Siehst du mal. Was hab ich gesagt? Was hab ich gesagt? Es ist kein Tag. Ja. Ist doch klar. Das ist kein Tag. Das ist kein Tag. Dachte ich und lag auf der Matratze. Moment, das ist kein Kater, das ist eine Katze. Das ist kein Tag. Das ist kein Tag. Egal was der Kalender sagt. Das ist kein Kalendertag. Ich gehe jede Wette. An einem Tag wäre ich schon joggen gewesen. Ich war noch nicht mal auf Toilette. Stimmt. Ich hänge nur ab wie ein Sumatra-Orang-Utan. Affen. Das ist kein Tag, das ist ein tagähnlicher Zustand. Ja. Wäre das ein Tag, wäre es nicht mein Tag. Ja. Da habe ich nochmal Glück gehabt. Ja. Das ist kein Tag. Ja. Das ist das klebrige Etwas in einem stehengelassenen Whiskyglas. Oder so. Das ist kein Tag. Ja. Das ist der klägliche Rest von einem bisschen Spaß. Ja. Das ist ein Mittagsschlaf. Ja. Und plötzlich ist es Mitternacht. Ja. Zuerst habe ich Schiss gehabt, dass ich heute nichts mehr schaffe. Ja. Dann habe ich gerafft. Das ist kein Tag. Ich brauch meinen Schlaf. Aha. Morgen ist auch noch kein Tag. Tag. Tag. Das ist kein Tag. Das ist kein Tag. Das ist kein Tag. Dachte ich und lag auf der Matratze. Moment, das ist kein Kater, das ist eine Katze. Das ist kein Tag. Das ist kein Tag. Egal was der Kalender sagt, das ist kein Kalendertag. Das ist kein Tag. Das ist kein Tag. Das ist kein Tag. Das ist kein Tag. Kein Tag. Warte mal, es ist jetzt 7 Uhr morgens. Wir müssen mal noch ein bisschen pennen, wir trinken jetzt Kaffee. Ja, warum drückst du hier Bohnen rein, oder? Wie, oder kann ich doch pennen? Oder was ist denn mit Bohnen falsch? Ja, denn der Magen wird da. Ich hab da nicht. Ich hab den Wodka Bull ist auch schon länger. Ich hab nur einen getrunken. Ja, du sagst, ich hab gar keinen getrunken. Dexter und Fat Tony. Hast du jetzt verpasst, Konrad? Ach, ja, hab ich's verpasst. Da ist Konrad jetzt ganz traurig. Der Manu, kannst du den nochmal spielen? Der Konrad hat den Song verpasst, leider. Kannst du mir einpacken? Ich nehme mit. Ich mach danach noch was wahrscheinlich noch schwieriger für Konrad sein wird. Auf und nieder wird es heute für Konrad. Vorhin habe ich ihn gerade so gekriegt, dass es so ganz leichte Props gab. Ich habe einen Daumen hoch gehalten. Wirklich. Ich habe es geschafft und jetzt. Genau. Aber er wollte ja auch die Herausforderung. Jetzt hat er sie selber. Jetzt geht es aber dann auch gleich wieder ganz anders. Ja. Rosamunde Pilcher, sage ich dann. Oh, das schwand übelst. Ja, wir sind ja noch mittendrin in unserem Jahresrückblick 2015. Oh, Jahresrückblick, sehr gut. Hat sich das wie ein Jahr angefühlt? Ja. War es wirklich so langatmig, oder was? Wir verstehen das als Kompliment. Ja, natürlich. Genau, wir sind in unserem Programm stehen geblieben bei heute Morgen. Genau, bei heute Morgen. Heute Morgen, 6 und 8 Uhr. Heute Morgen Abend. Ja, die fand ich, dachte ich im ersten Moment programmplanerisch ein bisschen schwierig. zu Warum? Einer ja, Radio Primetime eigentlich, ja, wenn man die Leute aus dem Bett holen kann. Über eine Weihnachtssendung. Aber dann die Sendung mit dem Bio-Gemüse um 8 Uhr, die war dann, glaube ich, da war ich dann wieder versöhnt. Ja, wir hatten da ein bisschen logistische Probleme, dann die Sendung pünktlich abzufahren. Nein, ich war ja da. Ah ja. Ich möchte nicht wissen, was du gedacht hast, als du hier ankamst. Und du hast es vielleicht auch genau so vorgestellt. Es hat mich nicht erschreckt, weil ich habe sowas schon öfter gesehen. man muss es sich vorstellen, ich betrat die Regie, den Regieraum. Ich war instantly betrunken von der Luft, die da drin war. Es klingelte ein Handywecker und auf dem Fußboden schlief jemand. Oh. So. Wie ich dann erfahren habe, schlief in den anderen Räumen auch noch Leute. Aber das aber war das ja ist doch, aber das zeigt eben. Doch, dass Menschen mit vollem Herzblut dabei sind Richtig. Und hier nicht einfach gehen wollen. Ja, ich hatte auch überhaupt nichts dagegen. Die sind bereit, nachdem das Fenster dann offen, der Kaffee gemacht und die Sendung, die nächste eingelegt war, aber auch wieder alles in Ordnung. Ja, das ist doch wunderbar. Fabian, das ist wie früher gewesen. Ja, genau. Deswegen, ich wollte gerade sagen. Ich sag ja, ich kenn's. Kennst das Elend. Hast das Elend gesehen. Genau. Teil des Elends. Nach diesen 4 Stunden war dann um 10 der der Stuko bei uns und hat erzählt, was bei ihnen das Semester alles los war, was sie gemacht haben. Du warst mal wieder fleißig am Moderieren, Konrad. Im gefühlten Halbschlaf. Aber du hast das Stuko durchmoderiert. Du hast das bravourös gemeistert. War auf jeden Fall alles sehr interessant. Werden wir die Informationen, die da nochmal zusammentragen und nochmal gesammelt auf unserer Homepage sozusagen euch zur Verfügung stellen, dass ihr da nochmal alles genauestens nachlesen könnt. Genau, und der Stuko war auch sehr dankbar und ich hoffe auch, das ist das Anbeginn einer weiteren vertiefenden Freundschaft. Einer guten Zusammenarbeit. Sinnigkeit über das, was wir tun, das zu verbreiten. Genau. Genau. Ja, dann zieht euch warm an. Da war wieder ein Kurs von Astrid da. Genau. Astrid? Ja. Ja, du bist da, das ist schön. Ja. Wie war das? Na, für mich war, ich muss ehrlich sagen, die Sendung war für mich schwierig. Warum war die für dich schwer? Probleme, das finde ich gut. Naja, dann mache ich mit. Was waren die Probleme? Hallo? Bei mir festgebrannt hat sich... Wir haben jetzt gerade den jüngsten Zuhörer hier mit zu Gast. Warte, ich schau mal, ob sie was sagt. Ja. Nix. Ja. Nichts zu sagen. Halt. Für die Zuhörer, jetzt ist gerade Janine Müller, die Technikerin unserer Sendung gestern Nacht hier mitgekommen und mit einem umgebundenen kleinen Wesen, einem kleinen Kind. Und was aber nichts sagen will gerade. Aber so gut, ist interpretiere ich auch wieder als Zufriedenheit. Ach. Ja. Ah. Cool. Ja, aber weiter im Programm. Genau, Probleme. Ich habe es nicht vergessen, es gab Probleme. Probleme gab es keine. Dann machen wir welche. Ich glaube, die Sendung war ganz gut. Aha. Nur es wurde mein. Du kommst zu stocken. Das klingt sehr nach Problem. Thematisiert. Der wird sowieso gern thematisiert. Willentlich, aber wurde in die Sendung eingebaut. Ich war irgendwie das kommentierende Phantom dieser Sendung. Ach, das hat jemand mitgeschnitten und dich verwendet. Na, ich habe auch mitgemacht. Also ich habe Aufnahmen gemacht. Okay. Und diese Worte, konkret geht es um passt, da ich das anscheinend sehr häufig verwende. Ah, das kenne ich aber Kurs. Auch von Elfriede irgendwie auch von ihr passt. Passt. Genau. Das wurde ein bisschen für mich gefühlt missbräuchlich in der Sendung verwendet. Nein, es war witzig. Aber doch nicht ganz. Naja, es ist dann schon anstrengend für mich. Aber du, da gibt es auch andere Leute, aber die sagen dann andere Worte. Also ich hatte mal eine Lehrerin, die hat im wahrsten Sinne des Wortes gesagt. Ich habe dann mal eine Strichliste geführt. Sie hat, glaube ich, innerhalb von einer Unterrichtsstunde 45 Minuten hat sie es, glaube ich, 19 Mal gesagt. Das ist jetzt sehr beruhigend für Astrid. Ja. Danke. Nein. Naja, aber ich sag mal, passt. Das hört man vielleicht nicht so wie im wahrsten Sinne des Wortes. Sozusagen. Sozusagen. Irgendwie. Aber das ging es jetzt gar nicht bei der Sendung. Das war nur mein Problem, das ich hatte. In der Sendung ging es um die Arbeiten, die entstanden sind im Kurs. Und im Kurs ging es darum, draußen aufzunehmen oder zumindest außerhalb des Studios. Ich bin keine Aufnahmen im Studio. Kurz reingeplatzt und hatte das eine Stück gehört, wo Leute im Auto fahren und befragt werden. Das war, fand ich total krass, weil da jemand ganz zögerlich nur antwortete. Befragt, ja. Oder so ausgefragt. Es war ein Hörspiel. Mhm. Ein Hörspiel von Mara May. Das war gespielt. Es war ein improvisiertes Hörspiel. Mit Maria? Mit Thomas Kramer, der am DNT spielt. Echt, das war gespielt? Das war und Fabian Polinski. Es war gespielt, ja. Es hat sie super gemacht. Das ist ihr echt gelungen. Wow. Weil es gab Stichworte, Anhaltspunkte. Mhm. Aber in Wahrheit wurde die Szene improvisiert. Mhm. Oh, kam voll authentisch rüber. Ja, also voll keck die Fragen und voll verlegen die Antworten. So. Ja. Fand ich, ja, war schön. Mhm. Ja, und ganz viele andere Beiträge, Sound- oder Klangcollagen, Musik mit Field Recordings und kurze Hörspiele. Alles außerhalb des Studios aufgenommen. Ah. Und ich fand es super. Kurzziel erreicht. Ja, Kurzziel erreicht und ich glaube, es hatten alle Spaß, zumindest wurde das immer wieder betont während der Sendung, aber wahrscheinlich auch wegen meinem Passt. Also der Kurs mit dem Prädikat passt. Ich hatte im Auto zugehört. Und, dir war es zu viel. Hat's gepasst? Das passt schon, war irgendwann zu viel. Aber die ersten drei Mal habe ich mitgelacht. Ja, mir war es nach dem zweiten Mal also schon. Also spätestens als ich die Regie gewundert hat, warum lachen die da draußen die ganze Zeit, fand ich es auch too much. Danke, aber, Martin. Aber, ich sag nur, hier Weihnachtsaufnahmen zum Beispiel mit Chor waren klasse, klang gut im Auto. Es war so ein, hat gut so eine komische Ambience erzeugt. Ja. Passt, könnte man da passt. Sagen. Mich gehört das S davor, das S gehört dazu. Passt schon. Okay. Aber da ist gar kein S. Kann man machen. Aber du machst keins. Ich sag's jetzt nicht. Das tust du dir nicht an. Das wollen wir sie erlösen machst du davon und gehen weiter im Programm. Dann war es genau. 14 Uhr. Dann war es 14 Uhr und es gab wieder Neuigkeiten aus Architektur und Urbanistik. Da kann man ja sagen, täglich Neuigkeiten aus Architektur und Urbanistik. So, fast zur selben Zeit. Einmal 14 Uhr, einmal 15 Uhr. Ja, da war die Lisa Pusch mit der Professorin Frau Sabine Zierold hier und die haben über das Lichtfestival, glaube ich, in Jena gesprochen. Eine Stunde lang haben sie über den Hintergrund, wie das alles passiert ist, gesprochen. Das werden wir aber natürlich auch diese zwei Personen waren über die Möglichkeit, hier im Radio darüber zu sprechen, waren sehr positiv davon angetan und haben auch gesagt, dass sie das gerne weiterführen wollen. Also ist positiv angekommen. Jo, danach ging es weiter mit der Musiksendung von Big Bricks Music mit den Leuten von dem Label, was sich hier gerade in Weimar... Da hätte wahrscheinlich eigentlich die ganze Zeit Dauerwerbesendung drüber stehen müssen, aber völlig wurscht, ich fand die Musik gut, die sie da vorgestellt haben und fand es eine ganz, war mal wieder dann eine entspanntere Musiksendung natürlich, die ganz gut dann in die Timeline gepasst hat. Finde ich auch ganz gut, wenn sich hier Formate entwickeln, wo immer Musik geredet wird, also nicht bloß abgespielt wird und es waren ja auch da Beschreibungen und dabei. Also sie waren zu dritt im Studio, davon haben zwei Leute gesprochen und sie wussten, was sie spielen, weil sie waren die Labelchefs und die sollten natürlich wissen, worüber. Ja, oder die sollten zumindest was zu sagen haben über die Musik, die auf ihrem Label läuft. Dass die zum Großteil auch ihre eigene Musik ist, fand ich dabei nicht weiter störend, im Gegenteil. Genau. Und dann kommen wir zum vorletzten Programmpunkt. Wir sind also jetzt kurz vor Neujahr in unserem Jahr. Also so ungefähr. Das war der Sprachkurs Deutsch. Da hatten wir hier die engagierten Studenten von WeHelp, die Flüchtlingen in Weimar sozusagen Deutsch beibringen. Geflüchtete, wie man wohl oder korrekter sagt. Genau, Geflüchtete. Die denen sozusagen Deutsch beibringen und die Teilnehmer aus dem Kurs waren auch sehr angetan, hier zu sein. Ja. Da ist, glaube ich, Konrad, auch eine weitere, sage ich mal, Zusammenarbeit eventuell angedacht, weil doch bei denen das Interesse sehr groß war. Also das liegt nicht so nahe, irgendwie über das, gerade weil Radio so viel über Sprache funktioniert oder über das Hören, da das Angebot, was die Deutschlehrerinnen oder Deutschlehrer, die Leute, die halt einfach hier Deutsch unterrichten, einfach weitergeben, zu sagen, okay, weitere Anwendungsgebiete für Sprache zu schaffen und auch den Freiraum, den ich immer hier sehe, eben dafür auch zur Verfügung zu stellen für Leute, die irgendwie auch ankommen können, wollen und dass wir auch lernen. Also das ist ja ein Medium, wo transportiert wird Und das möchte ich, stelle ich mir sehr gut vor, dass das passieren kann. Es war wirklich als mein emotionaler Höhepunkt vielleicht der gesamten 48-Stunden-Sendung. Die Stimmung war toll, die Sonne ging hier unter, das Licht war großartig. Und einer von denen hatte sogar seine Gitarre mit und hat hier live im Studio gespielt. Und die drei Jungs haben dann gesungen und das begeistert mich immer wieder. Dass es, und da muss ich immer, da bin ich über mich erstaunt, wie vollgestopft ich voller Stereotype bin. Da sitzen dann aber diese drei jungen Herren hier und singen. So, das ist eben, denn das sind eben nie cool und scheu oder keine Ahnung, sondern der eine fängt an, Gitarre zu spielen und die anderen Jungs fangen Stimmen ein und singen und summen mit. Ganz großartig gewesen, genau. Und das ist auch ganz dankbar angekommen und ich hoffe, dass wir da ab April, ab dem neuen Semester dann hier was initiieren können, dass wir uns gegenseitig übers Radio, mit dem Radio, dass die Weimarer, sie und wir die Weimarer kennenlernen. Ja, das wünsche ich mir schon sehr. Genau. Und weil du sagst, neues Semester, das ist ein gutes Stichwort. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Da würde ich dir die letzte Zeit jetzt noch nutzen wollen. Was steht denn im Sommersemester an? Was steht, wir können darüber sprechen, was für Bauhaus FM vielleicht ansteht, was an Kursen eventuell angedacht ist. Bevor wir das machen, würde ich sagen, hören wir noch mal ein bisschen Musik. Martin, erzähl mal oder... Was hören wir denn jetzt als nächstes Schönes? Wir hören jetzt was von einer österreichischen Schauspielerin, die bei ganz schlimmen Sachen wie dem Traumschiff und sowas mitgespielt hat, die aber in den 70ern mit einem ziemlich geilen Jazzer zusammen sehr merkwürdige Musik gemacht hat. Heidelinde Weiß. Vielleicht ist das was für Konrad. Mhm. Warum kommt da nichts? Geh weg, du bist zu fett, ich hätte dich lieber schlanker. Es kracht nicht nur dein Bett, nimm ab, ich wär dir dankbar. Lass doch das Fressen sein, du wirst in Kürze platzen. Nimm ab, sonst liegst du bald im Grab. Geh weg, du trinkst zu viel, ich hätte dich gerne nüchtern. Du lallst und rülpst herum, ich hab dich lieber schüchtern. Lass doch das Saufen sein, dir schrumpft schon deine Leber. Hör auf mit diesem Saufen. Geh weg, du qualmst zu viel, mich ekeln Zigaretten. Du stinkst nach Kneipenmief und rauchst nur noch in Ketten. Die Lunge ist schon schwarz und du hast Raucherbeine. Glaub nur nicht, dass ich um dich weine. Bedenke doch, oh Mann, schnell tritt der Tod den Menschen an. Bedenke doch, oh Mann, schnell tritt der Tod den Menschen an. Bedenke doch, oh Mann, schnell tritt der Tod den Menschen an. Bedenke doch, oh Mann, schnell tritt der Tod den Menschen an. So charmant ist ja einem noch nie gesagt worden, dass man doch bitte abnehmen soll. Was mir als erstes da jetzt eingefallen ist, ist ein Spruch, den ich letztens irgendwo gelesen habe. Sagt der eine zum anderen, du hast aber abgenommen. Und der andere sagt, hast du mich jetzt rückwirkend gerade fett genannt? Ja, das ist das, was mir dazu einfällt. Aber jetzt was zu was ganz anderem. Wir wollen mal auf das Sommersemester 2016. Auf ein fettes Sommersemester. Auf ein, genau, um die nicht rückwirkend, sondern vorschauend. Vorschauend wollen wir mal schauen, was kommt im fetten Sommersemester 2016. Genau, Fabian, Astrid, wollt ihr eventuell was erwartet uns denn die Studenten der Medienkunst, Mediengestaltung? Auf was können die sich denn gefasst machen? Was können Sie sich notieren? Ich bin mir nicht sicher, aber heißt es dann überhaupt noch Medienkunst, Mediengestaltung nächstes Semester? Also ich weiß, dass die Projektbörse jetzt im Audimax ist. Genau, genau. Das ist schon mal das erste Novum. Und das heißt dann Kunst und Gestaltung. Oder irre ich mich jetzt? Ich glaube, der Studiengang heißt gleich. Wird schon. Der wird erstmal noch so bleiben. Ja, nichtsdestotrotz haben wir natürlich etwas im Angebot, zumindest in unserem Lehrstuhl, der natürlich bleibt, das Experimentalradio bleibt, wo es hingehört. Unterm Dach. Unterm Dach, in der M5, im Radio, außerhalb des Radios. Radiokunst muss ja nicht nur immer im Radio gemacht werden, aber häufig. Radioatelier, erzähl uns was davon. Heißt ein Projekt bei uns so? Nein. Ich glaube, wir hatten mal ein Radioatelier. Ja, wir hatten mal eins, ja, das stimmt. Jetzt haben das ist aber Vergangenheit, wir wollen ja in die Zukunft schauen. Wir wollen ja vorausschauend blicken. Also ja. wir können ja zumindest, auf jeden Fall wird es zwei Projekte natürlich geben, Projektmodule. Das eine heißt, was Sie schon immer über Regie wissen wollten und sich nie trauten zu fragen, ein Regieprojekt, wo es darum gehen soll, bereits in der Schublade habende Hörspieltexte, denn wir wissen, dass es einige Studierende gibt, die fertige Texte haben, die eventuell in anderen Kursen vorher bereits hergestellt wurden oder sowieso schon in Schubladen schlummern. Und da soll es darum mal gehen, die umzusetzen. Und zwar mit der nötigen Zeit, die man dafür auch braucht. Also jetzt nicht in einem Semester durchzuprügeln, wir schreiben einen Hörspieltext und setzen ihn dann auch noch um, was oft an Zeitmangel scheitert oder nicht scheitert, aber was dann einfach zu einem Stress führt, der nicht sein muss. Also soll es in dem Kurs wirklich darum gehen, Regie fürs Hörspiel zu machen. Und dann gibt es ein zweites Projekt und darüber kann Astrid was erzählen. Ja, das zweite Projekt heißt Expedition Big Data im Archiv. Nathalie Singer war jetzt im forschungsfreien Semester und hat sich im Rahmen des Forschungsprojekts Radio Cultures mit Archiven beschäftigt. Und wir haben ja ein Radiokunstarchiv, sonus4.org, Radiokunst, die frei zugänglich ist. Und mit Radioarchiven wird sich das Projekt eben auch beschäftigen und vor allem darum, Archive lebendig zu machen oder lebendiger zu machen. Mhm. Werden wir, also Nathalie Singer leitet das Projekt, Andreas Feddersen ist auch dabei, der macht jetzt gerade seinen PhD hier am experimentellen Radio oder an der Bauhaus-Uni und eingeladen sind Studierende aus allen Fakultäten. Also es ist sehr offen. Es ist auch sehr offen, was das Projekt angeht. Ist ein pragmatischer Hintergrund dabei, irgendwie, dass eben auch die Archivierung der eigenen Arbeiten hier irgendwie vorangebracht werden soll damit oder untersucht werden soll? Eher wenn dann untersucht oder zumindest damit gearbeitet und auch künstlerisch gearbeitet werden soll mit Archiven. Mhm. Also angefangen von... Aber geht es um das akustische Arbeit mit Archiven oder schon um das Archivieren von Radiokunst oder was? Ja, es ist noch sehr offen. Also das Arbeiten mit dem Audiomaterial, aber auch das Arbeiten mit den Metadaten, Informationen, die ja im Archiv sind. Das ist ja die Frage, sprich, was man als Archiv begreift. Genau, halt, ne? Ja. Damit geht es natürlich schon los. Ja. Ja. Und auch das Thema Big Data. Und wir haben auch mit im Boot quasi im Kurs Dr. Matthias Hagen, der beschäftigt sich hier an der Bauhaus-Uni mit Big Data. Und der wird vor allem auch den Aspekt abdecken, wie geht man überhaupt mit Archiven um? Wie sucht man in Archiven oder wie suchen Menschen in Archiven? Und wie muss ein Archiv aufgebaut sein, damit man auch sinnvoll drin suchen kann? Weil es eigentlich so ist, dass es für Archive immer Experten gibt und man fragt Personen, die sich im Archiv auskennen, weil die Flut an Informationen, die in Archiven drinnen steckt, mit dem wird man normalerweise nicht fertig. Also es muss es irgendwie neue Zugänge geben, neue Wege, um sich mit so einem Archiv und war mit dem Radiokunstarchiv auseinanderzusetzen. Es kommt mir fast zu spät für meinen Versuch, das Bauhaus FM-Archiv einzurichten. Irgendwie. Ich will da eigentlich schneller sein als dieser Kurs, aber ich meine, ich lerne dann wahrscheinlich oder werde dann feststellen, wenn ich den Kurs besuche, dass ich das alles falsch gemacht habe. Dass ich das hätte noch viel cleverer machen können. Oder richtig. Oder, ja. Aber wir werden uns auch mit Webplattformen, also mit Online-Plattformen beschäftigen und aber offen. Da will ich jetzt gerade. Warum soll das denn richtig und warum soll das falsch? Also wenn du es geht schon um den Zugriff. Das Schlüsselwort für mich ist halt, irgendwie ein Archiv macht nur Sinn, wenn man einen Schlüssel dafür findet. Also dass man das Wissen begehen kann. Und das ist aber wirklich ein großes Thema. Das beschäftigt mich so. Und auch erfassen kann, weil es meistens zu viel ist. Ja. Aber ich finde, wie du es jetzt für unsere Seite gemacht hast. Das ist noch lange nie zu Ende gedacht. Also vor allem merke ich, dass erst im Arbeiten wirklich mit dem Tag, als ich veröffentlichen gedrückt habe, schon die erste Änderung machen müsste, wo ich nie dran gedacht habe, wie blöd ich da gedacht habe. Das ist innerhalb von jetzt auf gleich ist alles anders, wenn man es erstmal macht. Und das ist schon eine Entdeckung. Also ich kenne das eben auch, weil ich so einen Katalog für Musik auch führe, online halt auch für Labels, was ich auch beschäftigt mit seit Jahren, auch das Thema so anzupacken, dass es wirklich Sinn macht. Ich habe da jetzt eine temporäre Situation, aber die seit Jahren auch akzeptiert und angenommen wird, aber andererseits denke ich, das könnte noch so viel besser sein und könnte dadurch erst kräftiger werden, wenn man im Zugriff dazu finden kann. Schönes Thema. Ich finde es interessant, dass es unter dem Dach des Radios stattfindet. Nee, es geht um Radiokunst oder zumindest unser Radiokunstarchiv, deswegen. Ja, und es geht auch, glaube ich, darum, eben auch Archive nicht nur als Datenbank zum Suchen von Inhalten zu sehen, sondern zur künstlerischen Umsetzung von Datenbanken und Archiven. Ja. Also wie kann ich ein Archiv sichtbar machen, was da alles drinsteckt? Wie kann ich die Daten, die da drin so abgreifen und in Prozessen umwandeln, dass daraus eine Art von Installation werden kann oder so. Ja, spannendes Thema. Muss ich mir überlegen. Ist das ein Projektmodul? Ist ein Projektmodul. Ach, da muss ich mal überlegen, ob ich das machen kann. Viel beschäftigter Student. Oh, jetzt kommt der Verkehrsfunk. Ich höre schon. Es ist 18.50 Uhr. Zeit für den Verkehr. Apokalypse naht. Ja, eher die Apokalypse naht. Nachdem wir jetzt fast 48 Stunden nichts hatten, muss einfach irgendwann mal irgendwas anderes passieren. Oh, und da ist auch schon wieder vorbei. Mensch. Schön. Ja. Kurzer Programmtipp. Martin, gut, dass du dich einschaltest. Was machst denn du nächstes Semester? Wir versuchen wieder mal was unrealistisch Ambitioniertes auf die Beine zu stellen. Herrlich. Ja, indem man in einem Fachmodul etwas macht, was man vielleicht in einem Projekt hinkriegen könnte. Aber hey, sonst wäre es ja nicht lustig. Wir versuchen Bands einzuladen, mit uns zusammen kurze 30-minütige Video-Live-Mitschnitte unter Ausschluss der Öffentlichkeit à la KCRW, KEXP oder NPR, Tiny Desk. 15, wir machen 18, YouTube, 15, wir machen jetzt 18. Auf YouTube, sagen wir halt mal. Wir versuchen das mit Bauhaus FM auch auf YouTube voranzutreiben, mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Mhm. Aha, ich wollte gerade sagen, was hat denn Video bei Radio zu suchen? Der Teufel, da vermischte ich ja was nicht zusammengehört. Ja, ich frage mich auch, was hat denn Video mit Musik zu tun, ey? Aber was hat Radio mit Musik zu tun? Ja, aber nee, das ist tatsächlich so, wenn du guckst, wo wird Musik konsumiert? Und wie ist eigentlich die Reichweite von Musikfernsehen? Gibt es überhaupt Musik auf dem Musikfernsehen, seit es YouTube gibt? Und lauter solche Fragen kann man sich dann natürlich erstmal stellen, bevor man sich ein Format überlegt. Aber die Idee ist es doch irgendwie, das zu nutzen, dass wir quasi die Technik haben, dass wir auch Film- und Audio-Know-how haben. Und meine Erfahrung ist einfach, dass Bands Lust auf sowas haben, wenn man sagt, hey, am Abend nach deinem Gig in Jena kommst du bei uns vorbei, machst du irgendwie tagsüber. In einer Stunde ist das Ding im Kasten und wir schneiden euch ein schönes Video daraus, was ihr auch zur Werbung nutzen könnt. Ist eigentlich eine runde Sache und ein gutes Übungsding, auch um das mit der Mikrofonierung und so unter etwas entspannten Bedingungen auch mal zu machen. Kann ich so indiskret fragen, wie diese Kursideen entstehen bei euch im Team? So, also Das war im Gespräch auf jeden Fall. Das war 100% im Gespräch mit Astrid entstanden. Also es gibt jetzt kein Überthema über das Semester für alle, diese Kurse, sondern es entwickeln sich persönliche Ideen raus, werden im Team abgeglichen und dann spinnt man zusammen, bis man eine Kursbeschreibung hat. Letztendlich versuchen wir auch irgendwie ein abwechslungsreiches. Ja, also man, als erstes stehen meistens die Projekte. Und dann kommen so ein bisschen die eigenen Vorlieben dazu mit dem Blick auf, was sind die Projekte. Und dann geht es darum, macht man einfach einen Gegenakzent oder macht man, wie die klassischen Module, Audiobaukasten und so weiter, stützende Elemente dazu. Ja, DJ, du kannst jetzt deine Platten spielen. Er hat uns das jetzt hier schon immer mal so aufs Ohr gegeben, so, hier, ich will auch nochmal. Dann wollen wir ihm doch jetzt mal den Raum dafür geben. Hier kommt, glaube ich, auch nochmal. Das rote Licht ist an, wird mir hier gezeigt. Das heißt, dass ich reden soll, was ich jetzt gefühlte 2 Tage lang gemacht habe. Ja, unsere 48-Stunden-Sendung für November 2016. Ob November, sage ich schon. Was haben wir jetzt? Was ist, wo bin ich? Es ist Februar. Es ist der 3. Februar. 18:54 Uhr. Und diese Sendung endet jetzt langsam. Wird es denn eigentlich nächstes Semester wieder eine 48-Stunden-Sendung geben? Also klar. Ich meine, das müssen wir sagen. Ne? Das müssen wir wollen. Also wir beantragen hiermit eine. Wir würden gerne wieder eine mit euch machen. Ich meine, ihr habt ja da gar keine Plattform. Und wir, die das nie machen, wisst ja gar nicht, was ihr erzählen, wem ihr das alles erzählen könnt. Und daher brauchen wir uns einander. Wo ihr eure Projektergebnisse zeigen könnt. Ihr hättet niemanden, der euch Technik macht manchmal. Ja, das stimmt allerdings auch wieder. Andererseits, das stimmt. Ja. Konrad, was kannst du rückblickend zur 48-Stunden-Sendung sagen? Was ist dein Eindruck? Wie haben wir das gemacht? Ich bin geprägt von meiner körperlichen Verfassung. Unter der sage ich doch, es war sehr schön. Ich fand das auch schön, wie sich das heute noch hinten raus sich entwickelt hat. Ich bin sehr stolz auf alle, die mitgemacht haben, dass wir so ein volles Programm hatten. Wir hätten natürlich alles viel, viel besser machen können. Es hätte manches nicht passieren brauchen, aber im ganzen Großen und Ganzen wirklich eine schöne Sache. Irgendwie das, und ja, lebt das vor, was mir vorschwebt, dass ein Haufen von Leute Dinge macht, die einfach Spaß machen. Ja. Und dann noch hörbar sind dazu. Richtig. Fabian, was sagst du? 48 Stunden Bauhaus FM? Das Ende ist der Anfang. Ich freue mich auf die nächste Sendung. Ende des nächsten Semesters. Ja. Und auf die danach, und auf die danach, und auf die danach. Bist du überhaupt noch so lange hier? Ja, berechtigte Frage. Aber an mir liegt sie ja Gott sei Dank nicht. Nee. Also wenn ich meinen Vorsatz des Studierens bis zum Rentenalter hier noch durchziehe, dann habe ich noch einige 48 Stunden Sendung vor mir. Pro Jahr 2. Ich freue mich aufs Nachhören. Du hast da jetzt eigentlich ganz schön was aufgehalst mit dem... Ja. Ja, es gab nämlich heute schon ganz, ganz viele Fragen bei mir. Wann kann ich das denn endlich nachhören? So genau, quasi 5 Minuten nach der Sendung. Das ist aber auch mein Problem, weil ich das bis jetzt nur alleine mache. Einfach, weil ich auch keine Zeit hatte, das zu erklären, was ich da alles machen muss. Aber ich freue mich schon drauf. Ja. Das freut mich. Ja. Ja, das ist genau mein Wunsch gewesen, dass das eine Relevanz entwickelt und dass im Radio nicht nur montags stattfindet, sondern jeden Tag der Woche. Ja, yeah, Mann, das finde ich gut. Das mit dem Archiv können wir auch zusammen versuchen weiter zu entwickeln, sage ich mal. Ja, schön. Alles klar. Alles klar. Vielen Dank an euch beide, das war echt auch Marathonleistung. Danke, ohne euch wäre es nie möglich gewesen. Konrad. Dankeschön. Genau, ich möchte einfach nur Danke sagen. Danke an alle, die mitgemacht haben, die hier waren. Mir hat es ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich freue mich auch riesig. Sommer lässt grüßen. Danke an alle, die wir jetzt nicht genannt haben. Irgendwie auch ohne euch wäre das alles nie gegangen. Und ja. Auf Wiederhören, auf bald. Wir enden immer mehr im Nichts. Die Wortabstände werden größer. Es wird leiser. Say.